Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht. Und zwar, das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Das will ich doch wohl hoffen. Also ich bin natürlich noch weit davon entfernt, der beste Podcast auf iTunes zu werden, aber so Top 4 sehe ich mich eigentlich schon. Ja. Ja, so, der Mann, der Schach 2 erfunden hat, ist bei mir zu Gast. Das ist natürlich eine Ehre, die wird einem nicht oft zuteil. Con von Pixelburg. Hallo. Hallo. Mensch. Hi. Das ist immer ein holpriger Einstieg, wenn ich hier meine Podcasts starte. Ihr, finde ich, macht das ja hervorragend bei Pixelburg. Wenn ihr eure Podcasts startet, dann es gibt mir immer so einen richtigen Schub. Man könnte fast meinen, ihr dreht irgendwie da an der Pitch-Schraube und reißt alle aus ihrem Alltag mit Euphorität. Gibt es das Wort? Mit Euphorie. Mensch, Euphorität. Ja, großartiger Podcast, muss ich gleich mal sagen. Vielen Dank. Das Lob werde ich auf jeden Fall weitergeben. Beziehungsweise du hast uns das ja, glaube ich, auch schon gegeben. Richtig, auf iTunes bei den Bewertungen habe ich da mal eine dagelassen. Ihr habt es mir auch vorgelesen, das hat mich sehr stolz gemacht. Schön. Es ist selten, dass man gute Podcasts findet. Und ich muss mal kurz erzählen, wie ich euch gefunden habe. Man kann sich fast nicht vorstellen, irgendjemand diesen Podcast noch nicht kennen, ja, Pixelburg. Ich empfehle den wirklich sehr und ich tue mich da in der Regel schwer, Podcasts zu empfehlen, weil doch die Geschmäcker sehr verschieden sind und der eine will einen kurzen, der andere einen langen. Der nächste möchte die größten Insider-News hören und der andere möchte einfach nur oberflächlich alles behandelt wissen. Und all das gibt's bei uns. Ja, genau. Also kurz, lang, kommt drauf an, wie schnell das ablaufen lässt. Also selbst da kann man variieren. Alles gibt's bei Pixelburg. Aber das Ding war, ich habe wirklich nach einem Gaming-Podcast gesucht für so einen Casual-Gamer. Ja. Und ich habe natürlich zuerst die englischsprachigen versucht, weil ich habe immer so Probleme mit deutschsprachigen Podcasts. Nicht grundsätzlich, aber oft sind die englischsprachigen besser. Und da konnte ich eigentlich nichts finden, das meinen Ansprüchen ja gerecht wurde. Und dann habe ich auf Twitter gefragt, wer kennt einen guten Podcast über Spiele? Und wir haben, glaube ich, herausgestellt, dass der Buttermann mich auf euch aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hör dir mal Pixelburg an. Und ohne Scheiß, ich habe mir gedacht, nach der ersten Folge, das ist genau die Art Podcast, die ich brauche. Drei Typen labern über das, was sie in den zurückliegenden 7 Tagen so mit ihren Playstations, PCs und Xboxen erlebt haben. Phänomenal. Vielen Dank für dieses ausufernde, großartige Lob. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Wie lang macht denn das eigentlich schon? Pixelburg, also den Pixelburg-Podcast, gibt's seit knapp über 5 Jahren. Tatsächlich, wir machen das Ganze täglich seit jetzt nun fast, 170 Folgen annähernd. Ja, wir sind knapp vor 200. Also wir haben, glaube ich, 30 Folgen nicht wöchentlich aufgenommen, sondern in unregelmäßigen Abständen zu speziellen Themen. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt wöchentlich. Und seitdem sind wir wöchentlich dabei. Also seit über 5 Jahren, insgesamt dann bei 170, knapp über 3 Jahren wöchentlich dabei. Und ihr habt ja auch die passende Seite dazu. mit vielen Gaming-News und so weiter und so fort. Und da wollte ich euch mal fragen, ist das nur so ein Nebenbei-Projekt oder ist das, sagen wir mal so, hauptberuflich, semi-hauptberuflich oder so? Ja, ich sag mal, der Porsche vor meiner Tür, der bezahlt sich natürlich nicht von selber, ja. da sorgt Pixelburg dafür. Das nee, ist schön, also alle mal vorbeisurfen. Nee, schön wäre es. Pixelburg ist ein Leidenschaftsprojekt, das ist schon immer gewesen. Es wäre schön, wenn wir uns allen davon irgendwie ein ausreichendes Gehalt auszahlen könnten. Es reicht, um die eigenen Kosten zu decken, aber es ist nicht genug da, um, ja, lass mich mal ganz durchzählen. Ich glaube, wir sind insgesamt jetzt schon eine 7-köpfige Mannschaft. Fantastisches Team, aber wir sind tatsächlich alle aus Leidenschaft dabei und nicht wegen der Kohle. Das ist sowieso immer verwunderlich, finde ich, wenn du das so hörst, dass doch ganz viele Seiten, die ich persönlich für gute Quellen erkoren habe, ja, eigentlich das ja immer so just for fun machen. Und wenn du dann auf Seiten bist, die damit ihr Geld verdienen, ja, richtige Redakteure beschäftigen und so weiter, dann hat man eigentlich oft das Gefühl, dass sich die Seiten großartig gar nicht so sehr unterscheiden. Und manchmal ist es sogar genau andersrum, dass du glaubst, also ich habe das jetzt hier im MMA-Bereich zum Beispiel, dass du das Gefühl hast, okay, ja, die Seite mit 3 festangestellten Redakteuren, ja, die sieht aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg, so jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, also wirklich, also ein Layout von der Hölle. Und am besten ist dann immer noch, wenn die ganzen News immer über irgend so ein Tweetbot rübergepusht werden und fantastisch. Und, das ist alles ganz fürchterlich. Und ich frage mich da wirklich, warum das Leute, die das einfach nur leidenschaftlich betreiben, besser hinbekommen als die dafür Geld bekommen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, bei pixelborg.tv mal vorbeizuschauen. Ich mach's in letzter Zeit häufiger, weil so viele Sonderangebote zuletzt, was weiß ich, auf PlayStation Network, Mediamarkt oder sonst wo abzugreifen waren. Und dann gucke ich immer so ein bisschen, was ihr darüber gelabert habt oder geschrieben habt und so. Das ist für mich immer die beste Quelle. Ist mir lieber als schön. GameStar oder so. Ja, vielen Dank. Also ich kann natürlich über die Kollegen von GameStar jetzt nicht negativ reden. Nicht, weil ich das nicht will, sondern weil die natürlich auch sehr, sehr gute Arbeit machen. So ist das nicht. Aber ja, ich kann dir auf jeden Fall da beipflichten, jetzt gar nicht bei GameStar, sondern generell merke ich ganz oft, dass viele, viele Seiten fürchterlich, fürchterlich designt sind. Dass man sich da echt nicht zurechtfinden will. Vor allem diese Frage, wenn du auf deinem Telefon unterwegs bist, möchtest du zur mobilen Ansicht wechseln? Oh. Genau. Ah. Ja. Da strafe ich eigentlich immer sofort dadurch ab, dass ich die Seite für immer verlasse und nie wieder zurückkehre. Aber ich weiß nicht, bei uns liegt es definitiv daran, dass der Tim ein Vollzeit beruflicher Designer ist und tatsächlich auch Website-Design betreibt in seiner Arbeit und dementsprechend gar nicht irgendwas anderes dulden würde. Also wenn da nicht alles durchdacht wäre bis ins letzte Detail, dann würde er sich wahrscheinlich die Haare ausreißen, wenn irgendjemand auf www.pixelburg.tv vorbeischaut und die Frage kommt, möchtest du zur mobilen Ansicht wechseln? Aber genau das ist ja das, was ich nicht so richtig verstehe. Eigentlich müsste es genügend Leute geben, die sozusagen in beiden Welten zu Hause sind. Mhm. Und auch so einen gewissen ästhetischen Anspruch haben. Gerade wenn du eine Seite oder wenn du einen Blog oder sonst irgendwas aufsetzt und dir denkst, ich möchte jetzt hier über Gaming berichten, hast du ja in der Regel genügend Vergleichsobjekte, sage ich jetzt mal, ja, und kannst dir so angucken, was die so machen. Und welchen Mehrwert möchtest du jetzt deinen Lesern bieten, musst du dir eigentlich vorher stellen. Und wenn du dann schon, sag ich mal, mit dem Layout nicht punkten kannst, dann muss der komplett andere Inhalt natürlich passen. Und ich glaube, da ist es dann schwierig, die großen Seiten abzuhängen, weil die natürlich immer so einen kleinen News-Vorsprung haben, unterstelle ich jetzt mal. Und also da ist schon mal eine hübsche Seite, ist da schon mal hilfreich, damit die Leute überhaupt verweilen und da so ein bisschen rum wie surfen hat man es früher, glaube ich, genannt. Und ja, vielleicht dann was finden, was Interesse weckt. Und das mit GameStar war auch für mich gar nicht so eine Kritik an die Arbeit der Leute da, sondern ich habe letzte Woche mit dem André Peschke hier gesprochen und der hat mir auch so erklärt, naja, es ist schon so, dass du, wenn du jetzt bemustert wirst mit irgendwelchen Spielen, im Hinterkopf hast, dass das eigentlich sehr wichtig ist, dass du weiter diese Vorabversion bekommst, um eben rechtzeitig zum Veröffentlichen des Spiels, zur Veröffentlichung des Spiels einen Test veröffentlichen zu können. Ja. Und er sagt, keiner macht das absichtlich, Spiele besser oder so zu bewerten, aber es ist einfach nur menschlich, dass sowas mit einfließt. Und ich liebe es halt, von Leuten einfach eine relativ raw Meinung zu hören, ohne irgendwelche Einflüsse von, ja, kriege ich das Spiel oder kriege ich ein Spiel von Bethesda das nächste Mal auch früher und so. Deswegen sind mir solche Projekte, ja, die einfach nur aus Leidenschaftsgründen betrieben werden, lieber. Ja. Ja, das ist, deswegen gefällt mir auch das von Peschke, das neue Ding ganz gut, was er da macht. Das Auf ein Bier. Hast du da schon mal irgendwas von mitbekommen? Ich habe da tatsächlich mal reingehört, ja. Ist ein ganz interessanter Podcast. Es ist ein anderer Ansatz. Also ich kann das nicht immer hören. Ja. Weil es ist sehr, sehr trocken, wird auf einem anderen Niveau, was jetzt gar nicht, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, den anderen Podcasts gegenüber. Aber es wird schon anders über Spiele geredet, als man das gewohnt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Es fehlt so ein bisschen das Augenzwinkern, aber dennoch interessant. Also ich kann das natürlich jetzt nicht so weghören, wie gerade euch jetzt oder so. Ja, das macht halt einfach Spaß. Das ist fast wie eine Party für eine Stunde, kann man sagen. Ja. Weißt du? Und bei denen ist es dann halt eher wie so eine Unilesung. Aber du nimmst ja aus beidem irgendwas mit. Das finde ich eigentlich großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, der Ansatz ist da irgendwie das unterschiedlich und ist natürlich sehr spannend, Spiele auf eine, ich sag mal, theoretischere Art und Weise zu besprechen, als wir das jetzt zum Beispiel im Pixelburg Podcast tun. Also wir sind ja, wie du gerade sagst, als Party-Podcast, sind wir dabei und versuchen das Ganze irgendwie möglichst menschlich zu halten und gar nicht die Spiele, sondern unsere Erfahrungen mit den Spielen in den Vordergrund zu hieven. Und wenn man das dann eben von der anderen Seite anfasst und eher Spieltheorie mit reinpackt und sich überlegt, welche Thematik da tatsächlich im Hintergrund so eines Spiels ablaufen könnte, dann ist das ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das man aber ja einfach wegen der Schwere des Themas nicht ganz so leicht von Anfang bis Ende beziehungsweise stundenlang durchhören kann. Ja, also bei Firewatch ist mir das aufgefallen. Firewatch war ja dieser Titel, der da, war das im Sommer 2016 erschienen ist auf der PlayStation? Ich glaube, im März ist tatsächlich schon rausgekommen. Und dann haben die da über das Spiel gesprochen. Und also ich habe mir das dann später gekauft und ich war einfach nur verblüfft, wie man so viel Zeit und Gedanken in ein Spiel stecken kann und das so aufdröseln kann. Aber sie haben es geschafft, mir das Spiel irgendwie schmackhaft zu machen. Und ich habe es im Endeffekt wirklich nur aufgrund der Besprechung gekauft. Ja? Mhm. Und ich kann mir genau vorstellen, wie ihr über das Spiel gesprochen hättet. Weil ganz ehrlich, habt ihr da großartig drüber geredet, über Firewatch? Ist mir jetzt wir haben tatsächlich sehr, sehr viel, glaube ich, über Firewatch geredet. Ja. Also nicht über mehrere Episoden, weil das Spiel ja einfach relativ schnell durchgespielt ist. Deshalb fällt bei uns sowas eher mal weg. Aber doch, ich glaube, wir haben relativ lange sogar darüber gesprochen. Ich muss auch in unserer Fernsehsendung damals. Ich hatte 2-3 Monate keine PlayStation mehr und ich habe nur eine PlayStation. Und dann habe ich natürlich auch keine Gaming-Podcasts gehört. Es kann natürlich sein, dass es genau da war. Also es muss irgendwie so wann habe ich das Ding verkauft? Im Sommer eigentlich. So im Juni, Mai. Ja. Da muss ich es verkauft vielleicht haben. Vielleicht war es auch der Mai. Das kann sehr gut sein. Und vielleicht habe ich es dann verpasst. Aber sei es drum. Also mittlerweile hänge ich wieder an der Strippe sozusagen und versuche, das Ding immer wieder dazwischen zu packen. Das ist auch was mich schon immer interessiert hat bei exzessiven Spielern, wie ihr die Zeit dafür findet. Ich finde es verblüffend, jetzt auch im Freundeskreis oder so, Leute, die voll im Berufsleben stehen, die wirklich fast jede Woche sich neue Titel kaufen, die Kampagnen durchknallen, danach die Multiplayer und nebenbei noch 5 Saisons FIFA spielen. Also ist das für dich wie so eine Art Sport oder wie lang sitzt du vor dem Ding so am Tag? Am Tag kann ich es nicht ganz so genau beziffern, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich in der Woche schon auf meine 20 Stunden Spiel komme. Ja. Ich spiele um die 20 Stunden in der Woche. Ist das schon viel? Also in dieser Gaming-Welt? Ich glaube, kommt drauf an, mit wem du redest. Ne? ich versuche halt alleine für den Pixelbook Podcast immer aktuell die Spiele zu spielen. Und da wir halt auch bemustert werden, habe ich da auch ein wenig den Anspruch, unseren Zuhörern das bieten zu können, was uns quasi vorgesetzt wird. Wenn mir jetzt irgendwie das neue Hitman vorgesetzt wird, dann will ich auch darüber reden, weil es dich im Zweifel interessiert als Zuhörer. So, und dementsprechend habe ich da schon den Ansporn, das Ganze möglichst schnell in Anführungszeichen durchgespielt zu haben, damit ich da im nächsten Podcast drüber reden kann. Und ja, ich weiß nicht. Es gibt Tage und Wochen, da kann ich mich sehr leicht in irgendwelchen Spielen verlieren. Aber es gibt auch Abschnitte in meinem Leben, wo ich sage, ey, ich muss mich gerade echt zu den Spielen zwingen. So. Ja, mir als Casual Gamer kommt es oft so vor, dass die Spiele heutzutage oft unnötig in die Länge gezogen werden. Ist das so eine Tendenz, die du auch wahrnimmst? Also ja, das kommt natürlich auch auf die Story an. Also ich stehe eher auf Story und eine gut erzählte Geschichte in einem Videospiel als auf butterweiches Gameplay und supergeile Action. Natürlich muss da irgendwie eine Balance gefunden werden, aber für mich ist die Geschichte, die erzählt wird, tatsächlich wichtiger als das Gameplay. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt immer wieder Ausrutscher, also wo ein Spiel einfach 2 Stunden zu lang geht oder hier einfach mal 30 Minuten zu viel macht. Beim neuen Call of Duty Infinite Warfare, das habe ich vor 2 Tagen, glaube ich, durchgespielt, da ist es mir tatsächlich so ergangen. Also ich hatte das Gefühl, das geht jetzt hier ein bisschen zu lang. Das hätte einfach noch mal ein bisschen kürzer sein können für die Dramaturgie, die da erzählt wird. Ähnlich bei Titanfall, also beim neuen Titanfall, Titanfall 2, da gab es in der Mitte irgendwie ein bisschen zu langen Abschnitt. So. Ich weiß nicht, die Geschichte, die dann erzählt worden ist, die war zwar trotzdem gut, aber sie hätte besser gepasst, wenn da ein bisschen was gefehlt hätte. Was sind da die Beweggründe letzten Endes für die, oder was denkst du, sind die Beweggründe für die Publisher, dass sie eigentlich bei einem Spiel, das hauptsächlich, behaupte ich jetzt mal, auf Multiplayer setzt, die Kampagne so lang zu ziehen? Also ich weiß nicht, ich glaube, das sind einfach Probleme, die beim Schreiben der Geschichte entstehen. Ich bin neben meiner Leidenschaft für Spiele natürlich auch noch leidenschaftlicher Wrestling-Nerd. Und da erlebe ich das auch immer wieder, dass bei WWE zum Beispiel sehr oft Geschichten viel zu sehr in die Länge gezogen werden, dass da Geschichten zu lange erzählt werden und jemand den Absprung nicht schafft. Aber das ist ja in ganz vielen Arten des Entertainments so. Das stimmt. Ich hatte zuletzt übrigens bei Uncharted 4 so irgendwie das Gefühl, also ich fand es wirklich toll. Ist, ja, glaube ich, insgesamt für mich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Natürlich ist jetzt mein Portfolio nicht allzu groß, aber dennoch, ein paar habe ich schon mal runtergerasselt. Aber ich hatte trotzdem so das Gefühl, dann und wann hätte man auch zügiger zum Ende kommen können. Ja? Ich merke es jetzt gerade wieder. Das ist auch wieder was. Ich habe noch nie ein Spiel auf extrem schwer oder so gespielt. Ja? Also ich pack's halt rein, versuch's erstmal auf normal. Beim Witcher habe ich gleich auf. Ich will die Geschichte erleben gestellt. und hab's auch nicht richtig geschafft, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Sei es drum, aber bei Uncharted, ich hatte es durch und hab sofort neu gestartet, extrem schwer, und hab da auch wirklich extrem Spaß jetzt damit, weil so eine taktische Komponente plötzlich mit reinkommt. Also du kannst nicht einfach nur wie so ein Irrer dich da durchballern, sondern du musst ja auch dann und wann mal schleichen und, wie gesagt, ein bisschen drauf aufpassen, wie der Gegner sich bewegt und so. Es macht mir extremst viel Spaß, aber jetzt zieht sich's wieder. Also die 15 Kapitel, die gingen runter wie sonst was, und jetzt bin ich da im Urwald, wo du praktisch das die alte, wie hieß denn das nochmal, Libertaria oder wie hieß der Ort? Die Piratenstadt. Genau, da bin ich jetzt gerade und tauche mich da durch diverse Angriffswellen sozusagen. Und da denke ich immer so, meine Fresse, jetzt wird's aber wirklich auch ein bisschen stumpf hier gerade. Ja, da also mindestens 2-3 Kapitel hätten da echt fehlen können. Ja, vor allem, da kommt ja am Ende nochmal dieser extra Twist mit rein, und der ist so ein bisschen überflüssig. Ja, den kann man natürlich jetzt hier nicht spoilern. Genau. Obwohl das Spiel sollte mittlerweile jeder, der nur halbwegs Interesse an derartigen Spielen hat, besitzen. Es ist fantastisch. Es ist unglaublich geil. Ja, ihr macht ja auch immer schöne Year-End-Awards. Ja, gerade bin ich sehr in der Vorbereitung dafür. Deshalb spiele ich zurzeit wahrscheinlich auch mehr als 20 Stunden in der Woche. Und ja, wir bereiten uns da gerade sehr drauf vor. Wir sind schon dabei zu produzieren, unsere Game of the Year Podcast Awards. Großartig, das ist Podcast Gold. Wirklich, ich das sage jetzt nicht, weil du jetzt hier mit mir zusammen gerade den Podcast aufnimmst. Es war wirklich so, soweit ich mich noch richtig erinnere, erschienen damals die Folgen zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, genau. So, oder von mir aus auch schon ein bisschen davor, aber so habe ich es ja auf jeden Fall gehört. Und das war ist so die typische Zeit, keiner hat so richtig Bock zu arbeiten und ich musste arbeiten und habe halt die ganze Zeit die Podcasts dabei gehört. Ja. Und das hat es mir so erleichtert, weil das Besondere war für mich eigentlich nicht so diese typischen Kategorien, wo ich alle Titel kannte, sondern ihr hattet, glaube ich, auch eine Kategorie mit Mobile Games oder sowas. Mhm. Ja. Das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich fand das so interessant und ihr habt da so viel drüber gesprochen, dass ich danach wirklich ein paar Spiele mir gezogen habe. Irgendeins, was war denn das nochmal, was bei euch so weit oben war? Ich glaube Threes. Ja, nee, das war ein Jahr davor, das war nicht 2015, das war 2014. Irgendeins habe ich mir dann geholt, das fand ich auch, hätte ich mir niemals gekauft, also allein deshalb fand ich schon großartig und ihr habt ja jetzt auch nicht so ganz klassische Kategorien mit hier bester Shooter. Beste Grafik. Ja, also es ist halt einfach, es ist unheimlich unterhaltsam, sich das anzuhören, was ihr da fabriziert und gerade für so Leute wie mich, die halt nicht so diesen tiefen Einblick haben in Spiele, die, sag ich jetzt mal, mehr so im Indie-Circle unterwegs sind, da ist das hervorragend, sich da nochmal so ein paar Tipps abzuholen. Also, da bedanke ich mich einfach mal. Kann man ja auch mal machen. Geil, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und jetzt muss ich bleibe jetzt erstmal jetzt hier straight bei den Gaming-Sachen, weil wenn ich schon mal einen Experten dran habe, letzte Woche mit dem Peschke ging es nicht so richtig, der wollte unbedingt über die UFC sprechen. Ja, kann ich auch. Ja, guckst du. Conor McGregor. Guckst du auch UFC? Ja, ich bin vor allem durch CM Punk jetzt sehr, also ich war früher schon viel UFC interessiert, hab's aber nie so richtig geschafft, mich da richtig einzulesen, aber durch CM Punks Debüt hab ich tatsächlich sehr Bock auf Mixed Martial Arts gekriegt und seitdem verfolge ich UFC auch aktiv. Ja, kann ich dir gleich den besten deutschen MMA-Podcast empfehlen. Ricky MMA, jede Woche Donnerstag live auf YouTube, 17.30 Uhr, später dann als Podcast, könnt ihr es runterladen und natürlich auch nochmal angucken auf YouTube. Es ist mit das Beste, was es da gibt. Auch übrigens sehr zu empfehlen. Man muss immer ein bisschen Raum lassen für Spekulationen. aber Kenner der Sendung wissen, was ich meine. At Ricky MMA auf Twitter, da kriegt man wirklich die heißesten News. Also es ist unfassbar, manchmal kommen die News raus, bevor sie überhaupt die Betroffenen selber wissen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Da bist du absolut, sag ich mal, bei mir gut aufgehoben. Anders kann ich es fast nicht sagen. Es ist so. Ja. Ich bin natürlich Ariel Helwani. Ja, leider Gottes ist es so, weil den mag ich eigentlich nicht so. ich bin ein bisschen verachtet in den richtigen Kernkreisen der deutschen MMA-Szene. Da mag man mich nicht so, weil ich mich nicht unterordnen lasse oder nicht in eine Schublade packen lasse oder weiß ich nicht. Also weil ich halt einfach, also es gibt ja hier Ground and Pound in Deutschland. Ja. Schon mal gehört wahrscheinlich. Ja, und die steuern da viel, kann man sagen. Also das ist für die UFC eigentlich die einzige Ansprechquelle oder Ansprechpartner für MMA-Medien in Deutschland und so. Sie arbeiten mit Run Fighting zusammen und so und haben sich da so ein bisschen, ja, das ist ein gefährliches Thema hier bei mir, die haben sich da so ein bisschen mit denen, ja, sind halt Kumpels, kann man sagen. Also da gibt's halt wenig negative Berichte, wenn mal was scheiße läuft. Und ja, wenn in Deutschland die UFC-Events stattfinden mit Cards, die katastrophal sind, dann wird da auch nicht negativ drüber berichtet, sondern schön an der Werbeschraube gedreht und die Werbetrommel gerührt. Und ich kann das nicht. Ich drehe da ab. Ich kotze da einfach nur ab, wenn ich so einen Dienst wie Run Fighting benutzen muss und so scheiß Cards sehe wie, was weiß ich jetzt, in Hamburg und so, da kotze ich einfach ab und ich sag das und hab eigentlich jedes Mal, nachdem ich dazu was gesagt habe, dann immer mehr ja, eingebüßt, so muss man sagen. Zuerst die Akkreditierung war zuerst weg, dann wollte, oder habe ich von Run Fighting auch so solche Promo-Codes bekommen für Pay-Per-Views und so, da wurden mir dann die Codes gelöscht, also die konnte ich dann nicht mehr verlosen oder verschenken oder was weiß ich. Und ja, interessanterweise immer nachdem ich so richtig einen vom Stapel gelassen habe. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Ground and Pound, Run Fighting und so, dass die mich da irgendwie auf den Kieker haben oder so. Aber ich sag das halt so, wie ich es empfinde in dem Moment. Und ich finde, das ist eine Abzocke, was Run Fighting da veranstaltet. Es ist, sagen wir mal so, es ist nicht ganz, ist nicht ganz ideal für den Sportgenuss. Ja, ich kann ja mit Problemen leben. Das ist nicht das Ding, aber es ist halt auch überhaupt kein Service vorhanden. Also es wird nichts unternommen, damit was besser wird. Und nach einem Jahr sollte man dieses Problem nun wirklich gelöst haben. Gerade in der heutigen Zeit, wo es aus meiner Sicht machbar sein muss, für die paar tausend Leute, die nachts ein UFC-Event gucken, einen stabilen Server auf die Beine zu stellen. Also Schau dir das WWE Network an. Funktioniert alles, oder? Funktioniert perfekt. Das ist unglaublich, wie gut das geht. Ja, ich hab's mir damals, ich war ja auch großer Wrestling-Fan, muss ich sagen. Also wirklich extremster Wrestling-Fan und mich hat das Produkt. Ich glaube, der Non-PG-Wrestling-Podcast oder der Non-PG-Podcast war Wrestling-Podcast, oder? Genau. Das war das Baby von Chris und meiner Wenigkeit sozusagen. Und wir waren wirklich. Also absolute Wrestling-Nerds. Und auch ich habe mir bis in die untersten Ligen jeden Scheiß reingezogen. Und die WWE hat das komplette Interesse, mein Interesse an diesem Sport, nenne ich es ganz bewusst, gekillt. Mit dieser Zumüllung an Dreck einfach. Also das ist, man konnte es nicht mehr gucken. Jede Woche 6 Stunden oder sogar 7, wenn du jetzt NXT noch mit dazu zählst, obwohl das ja eigentlich ein gutes Produkt ist. Ja. Der reinste Schwachsinn. Ja, und ich muss mich praktisch durch 8 Stunden Dreck wühlen, um vielleicht 1 oder 2 Stunden gute Unterhaltung zu bekommen. Und das habe ich ein Jahr noch gemacht und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir einfach nicht mehr. Ja. Leider. Weil es ist so viel möglich eigentlich in der WWE, aus meiner Sicht. Ja, gerade geht es auch tatsächlich echt sehr weit aufwärts. Aber ich meine, das hörst du wahrscheinlich jedes Mal, wenn du mit jemandem sprichst, der irgendwie Wrestling verfolgt. Ich gucke immer mal wieder rein. Also jetzt aktuell nicht, aber sobald das wieder auf Sky läuft, werde ich mir auf jeden Fall mal aufnehmen und mir das angucken. Ich kann das auf Tele5 nicht gucken, wenn der Manu Thiele da sitzt, da kriege ich einen Vogel. Also ich habe ja mit dem mal früher gepodcastet und der ist halt, das ist ein Geisteskranker. Ich kann es nicht anders sagen, ist einfach ein Psychopath. Und wenn der da anfängt zu labern, das verkrafte ich einfach nicht. Das ist zu viel für mich. Also und der Schäfer, der hat ja auch vollen Eier am Wandern, also den kannst du auch dabei nicht zuhören. Und ich muss das auf Englisch hören. Natürlich könnte ich das jetzt mit Torrents mir irgendwie runterziehen oder auf irgendwelchen Streams mir angucken. Aber das ist mir schon wieder zu aufwendig. Ja, ich bin bereit, da mal reinzugucken, aber es muss halt einfach instant funktionieren und auf Englisch. Das ist das, was ich möchte. Und sobald es wieder auf Sky läuft, werde ich mir mal mindestens eine Folge SmackDown und wahrscheinlich auch eine Folge Raw angucken. Weil so wie ich es mitbekommen habe, ist SmackDown aktuell so das bessere Produkt, oder? Ja, definitiv. SmackDown hat gerade tatsächlich den ehemaligen NXT-Schreiber, den Hauptschreiber am Start und dementsprechend sind da die Stories einfach irgendwie zusammenhängender, beziehungsweise ergeben, die Stories ergeben so viel Sinn, wie sie damals bei NXT ergeben haben. Echt? So, das passt. Das passt tatsächlich echt ganz gut. Das klingt verheißungsvoll, weil NXT war aus meiner Sicht der einzige Lichtblick neben Lucha Libre. Lucha Underground hieß die Sendung, genau. Ja. So, das waren für mich wirklich die einzigen beiden, ich überlege gerade, das waren die einzigen beiden, die mich wirklich dann noch bei der Stange gehalten haben. Gibt's Lucha Underground noch? Lucha Underground ist gerade in der 3. Staffel. Johnny Mundo, der als John Morrison bekannt ist, hat gerade den Schwergewichtstitel den Haupttitel von Sexy Star, der ersten weiblichen Championess, gewonnen. Wie war die 2. Staffel? Also die erste war ja Bombe. Die erste war Bombe, die 2. war nicht ganz so geil wie die erste, war aber auch noch richtig geil. Und die 3. war dann bis jetzt so ein bisschen enttäuschend. Okay. Also ich verfolge das Ganze gerade nicht live, aber ich lese immer mit und schaue mir Ausschnitte an. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war mehr so meh. Für mich hat in der ersten Staffel auch die Location ganz viel ausgemacht. Das war ja so ein relativ cooles Ambiente in so einer alten Lagerhalle und so. Ja. Und soweit ich das damals noch mitbekommen habe, wenn das stimmt, wurde die Halle abgerissen und sie mussten sich eine neue Location suchen. Stimmte das? Ich glaube, also ich weiß nicht, den Tempel haben sie dann auf jeden Fall sehr gut rekonstruiert, aber der Tempel ist immer noch der Tempel. Also das sah praktisch genauso aus wie in der ersten Staffel. Ja, genau. Ah, okay, dann hat das nicht so viel ausgemacht. Aber ich weiß noch, dass es damals darum ging, dass entweder wurde die Halle vermietet inzwischen oder sie musste abgerissen werden. Irgendwas war da, hat der Meltzer damals berichtet. Und die haben sich dann halt, also Dave Meltzer und Brian Alvarez haben sich damals dann auch darüber unterhalten, dass diese Location auch ganz viel ausmacht. So ähnlich wie es ja bei ECW oder so war. Da war ja auch die Location Teil der Show letzten Endes. Und ich fand das dann auch, dass es wichtig ist, dass sie diesen Flair irgendwie aufrechterhalten können. Und du hast ja da Matches gesehen, das in der ersten Staffel, das war fast jede Woche ein Holy Shit-Moment nach dem anderen. Also ja, ohne Scheiß. Unfassbar geile Matches am Start. Also ich weiß nicht, die Präsentation von Lucha Underground macht so viel, wie du es gerade gesagt hast. Es ist alleine die Halle ist so beeindruckend und alles, was dazukommt, ist einfach nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Und ich finde, die haben das richtig erkannt, dass du kannst halt aus meiner Sicht diesen WWE-Stil nicht mehr so richtig fahren. Sprich, irgendwie noch so ein bisschen auf Kayfabe setzen, aber dann doch nicht. Ja, man möchte doch noch ein bisschen ernst genommen werden, aber dann auch wieder nicht so richtig und so. Und das funktioniert aus meiner Sicht gar nicht, weil ich glaube, wenn die sich dafür entscheiden würden, das Ganze wirklich over the top zu machen und so einen Scheiß wie diesen Drachen da, ja, der in die Luft fliegt da, ne, bei Lucha Underground. Aber du kannst dich darauf einlassen. Ich meine, Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten oder ist es wahrscheinlich sogar. Und da fliegen ja auch irgendwelche Schönheiten auf Drachen durch die Gegend und keiner sitzt da, ja, so ein Quatsch, das gibt's ja gar nicht. Also weißt du kannst dich ja schon als Zuschauer darauf einlassen, aber auf was ich mich nicht mehr einlassen kann, ist, dass man mir weismachen will, dass, keine Ahnung, jetzt hier John Cena von, wie ist der dicke Albert, als er zurückkam, wie ist der Tensei? Lord Tensei. Ja, angespuckt wird und 12 Sekunden besiegt wird. Das ist alles so ein Scheiß halt dann. Das ist für mich nicht so gradlinig, ja? Und dann, ich glaube, entweder gehst du voll over the top, wie Lucha Underground, oder du entscheidest dich, das Ganze kompetitiver irgendwie zu machen, dass es wirklich so ein UFC-Anstrich bekommt, sage ich jetzt mal. Ja? Also, dass du merkst, hier pushen welche von unten nach oben, die haben bestimmte Skills, die, also damit meine ich jetzt nicht die Five Moves of Doom, sondern damit meine ich eher, der ist halt ein Spezialist im Ground Game, der nächste kann halt besser High-Flying-Action zeigen und so, und da musst du versuchen, das zu verhindern. Das wäre auch noch ein Ansatz, dass du da irgendwie versuchst, was zu steuern und neue Interessen zu schüren. Aber insgesamt habe ich mal die Bold Prediction rausgehauen, dass ich der Meinung bin, in 20 Jahren gibt es nicht mehr Wrestling, so wie wir es heute oder vor ein paar Jahren noch kannten. Weiß nicht, wie du das siehst. Ja, doch, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Du merkst, wenn du es verfolgst, dann merkst du auf jeden Fall auch aktuell, dass WWE sehr viel versucht einzulenken. Und einfach neue, innovativere Ideen anzubringen, was halt die Präsentation und den Aufbau der Shows angeht. Sowohl Raw als auch SmackDown probieren da so ein bisschen rum, was neue Kameraeinstellungen angeht und was einfach Interviewformate angeht, die es dann innerhalb der Show auch noch gibt. Und da alleine das gibt dem Ganzen schon mal einen ganz frischen Anstrich. So, und da ist viel zu lange nichts passiert. Deshalb ja, gebe ich dir recht, da wird sich sehr viel tun noch. Wer ist denn das aktuelle Kommentatorenteam bei Raw? Bei Raw sind gerade Corey Graves. Corey Graves, fantastischer Kommentator. Ja. Michael Cole ist noch dabei und wie heißt er denn? Byron Saxton. Byron Saxton, okay. Und bei SmackDown? Also noch bei SmackDown, bin ich nie überzeugt. Mauro Ronaldo. Ja, der ist super. Fantastischer Kommentator. Ja. Wahrscheinlich der beste Play-by-Play-Kommentator seit JR. Ja, unterschreibe ich. Den mag ich auch, wenn er MMA kommentiert. Fantastisch, wie du sagst. Ja, auch hat einen fantastischen Podcast tatsächlich. Ja, stimmt, mit Buzz Rutten zusammen. Meinst du den? Genau. Ja, den kann man auch empfehlen. Nicht so gut wie Pixelburg, aber Mauro Ronaldo, JBL. Aha. Fürchterlich. Und David Otunga. Okay. Wie kommt denn der da hin? das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Liegt immer noch daran, dass er mit dieser Trailer-Lilly da zusammen ist? Wie hieß Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, genau. Das war ja auch der Grund, warum er überhaupt in die WWE gekommen ist, kann man fast schon sagen. Ja gut, also mit Mauro habt ihr nun wirklich Glück bei SmackDown. Bei JBL ist so mal mein Eindruck, wenn der nur einmal im Monat kommentieren würde, dann wäre es eigentlich gar nicht schlecht. Aber der nudelt sich halt auf Dauer ab. Also, ja. Als er zurückkam ins Kommentatorenteam, war das zuerst, war das nicht bei einer Großveranstaltung? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, er kam zurück. Da habe ich mich eigentlich schon gefreut, dass er wieder da ist. Und aber als ich es noch gesehen habe, habe ich mir immer gedacht, Alter, das nudelt sich so ab. Der muss da auch mal umschwenken, so von seiner Art. Das ist alles, überhaupt die Art zu kommentieren, das ist ja auch bei Michael Cole so immer dieselbe Satzfolge und so, das ist auch was ich überhaupt nicht verstehe. Also das ist. Ja, denen wird ja sehr viel vorgegeben, tatsächlich. Ja, das kommt ja von Vince persönlich, der schreit dir da mal aufs Mikrofon oder auf den Kopfhörer, dass du jetzt das und das sagen sollst. Aber das wirkt halt auch so völlig behämmert. Also ich meine, wer kommentiert so? Also immer dieselben Sätze und kann ich nicht nachvollziehen. Wer war für dich der beste Kommentator so? Ever aller Zeiten? Ach, ja? Ja, weiß nicht. Die einfache Antwort ist dann natürlich Good Old JR. Aber Gorilla Monsoon war fantastisch. Und tatsächlich auch Vince McMahon. Vince McMahon war großartig am Mikrofon. Den wollte ich gerade sagen. Vince McMahon. Ja, nee, absolut. Also das und natürlich, wie du schon sagst, JR, da war nicht. Doch, genau, Jim Ross, der war natürlich auch hervorragend. Ich überlege gerade noch, da gab es dann nochmal so einen Vogel, den ich gut fand. Ah, der Paul Heyman natürlich. Paul Heyman war auch ein sehr guter Kommentator, allerdings nicht im WWE-Konstrukt. Hüpft der noch in der WWE rum? Mit Brock Lesnar? Mit Brock Lesnar ist er am Start. Immer noch dieselbe Konstellation, er ist sein Anwalt und so. Genau, immer noch genau der gleiche Kram. Ist das schon ein bisschen, ausgenudelt? Ist alt geworden, ist sehr ausgenudelt. Aber da hat sich jetzt tatsächlich auch was bewegt. Ich weiß nicht, wie du da irgendwie Ergebnisse mitbekommst oder was. Habe ich mitbekommen, Goldberg. Der gute Bill. Der gute Bill. Da war er wieder mit einem Squash-Match. Ist er zurückgekommen gegen Brock Lesnar. Du jetzt, der das wirklich ein bisschen so mal intensiv verfolgst, wie fandest du das? Also war das so ein Holy-Shit-Moment oder eher so What the fuck? Es war auf jeden Fall ein What the fuck-Moment. Vor allem im ersten Moment war ich eher sauer. Im zweiten Moment habe ich dann aber gemerkt, okay, das war richtig geil. Das war mega geil. Weil, also ich bin mit WCW groß geworden tatsächlich. Und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit. Also ich war sofort, oh wow, Bill Goldberg ist, war und wird für immer mein Held bleiben. Geiler Typ. So, alleine bei diesem Entrance standen mir alle Haare zu Berge. Und als er dann quasi im WCW-Stil gewonnen hat, da war ich schon echt zufrieden, so ein bisschen. Es war einfach ein, wow, geil, Wrestling schafft's immer mal wieder irgendwie, mir die Gänsehaut aufzureißen, so. Das war schon geil. Also ja, ich bin eher zufrieden damit als nicht. Kennst du da irgendwelche Pläne, wie das jetzt weitergehen soll? Weil ich habe damals gelesen, dass Goldberg nur einmal auftreten wird oder so. Das ist auch das, was er zuerst gesagt hat. Er sagte, Brock Lesnar, you're last. Jetzt hat er angekündigt, er wird im Royal Rumble dabei sein. Es gibt da natürlich sehr viele Spekulationen und Gerüchte und hier und da im Internet. An einigen Ecken wird gesagt, eigentlich war der Plan, dass Brock Lesnar gewinnt. An anderen Stellen wird gesagt, ja, Goldberg hat nur gewonnen, weil er eigentlich verletzt war. Er hatte eine Schulterverletzung, die er sich bei Raw davor abgeholt hat. Und jetzt ist wohl der Plan, dass das Ganze bis WrestleMania weitergeht, wenn man den Gerüchten im Internet glaubt. Ja, also meistens sind die ja nicht ganz so falsch und dann ist es eher die WWE, die das nochmal umschmeißt, weil sie sich ertappt fühlen. Da gab's doch mal, was war denn das mal für eine Geschichte? Oh, da haben wir uns auch wirklich so drüber aufgeregt dann im Podcast. Es gab irgendwie so eine Storyline, aber ich weiß noch nicht mal welche. Ich krieg's gerade nicht geladen, aber es gab eine Storyline und das Ende war eigentlich klar, aber jeder war cool damit. Jeder hat gesagt, ja, das ist das vernünftige Ende für diese Storyline. Und dann hat man das aber umgeworfen, um die Zuschauer zu schocken, aber hat's ganz unlogisch gebuckt. Klingt wahrscheinlich wie jede Storyline in der WWE, wenn ich so, genau. So gerade erzähle. Ja, das können viele Dinge sein. Ich sag dir ganz ehrlich, irgendwie freue ich mich auf April, wenn das bei Sky läuft. Ich hab Bock, da wieder reinzuschauen. Also das ist doch geil. Ich weiß nicht, ob es mich packt, ja. Aber ja. Es ist einfach es ist einfach was Tolles gewesen, das mich extrem lang begleitet hat in meinem Leben. Und so richtig will ich es noch nicht aufgeben, wenn ich ehrlich sein soll. Das ist ja dieses Wrestling-Phänomen, ne? Irgendwie ist man damit mal groß geworden und zusammengewachsen. Dann trennt man sich für eine Zeit lang, weil irgendwie passt es dann doch nicht mehr und dann kommt man wieder zusammen. Das haben eigentlich alle Leute, mit denen ich über Wrestling rede, haben genau dieses Phänomen erlebt. Wie gehst du damit um? Das wird dir bekannt sein, dass dich manche dafür so ein bisschen verachten. So ging es mir manchmal, wenn ich gesagt habe, ich gucke Wrestling. So, what? Du weißt aber schon, dass du über 30 bist und so. Ist nicht echt, kommt da meistens gleich. Ist nicht echt, weißt du, wa? Und dann denke ich immer so, ja. Ja, ich entweder beschmunzel ich das oder ich ignoriere das. Ich weiß nicht, ich bin zu alt dafür, das irgendwie recht zu fertigen, was ich geil finde im Leben. Man könnte auch sagen, ich bin zu alt dafür, dass ich Videospiele spiele. Ist mir scheißegal. Aber woher kommt das? Das frage ich mich dann natürlich schon. Woher kommt das, dass die Leute beim Thema Wrestling das nicht akzeptieren können? Oder auch MMA, UFC, ja, da, also. Aber da sind ja, die schlagen sich voll aufs Maul. Das sollte verboten sein. Ey, bei jedem Gespräch, das ich mit Leuten führe, die keine Ahnung von MMA und UFC haben, kommt irgendwann am Abend folgende Frage. Da ist ja einer gestorben. Ja, stirbt da auch mal jemand? Sag ich, ja, jeden Tag sterben da Leute im Oktagon. Und dann so, echt? Nee, also doch, ich habe es auch schon mitgekriegt in Russland, da sterben die immer. Und dann, so sind die Gespräche. Und dann denke ich mir, okay, also du hast dich noch nie damit auseinandergesetzt und hast dein Wissen wahrscheinlich aus irgendeiner Bild-Zeitungskampagne bezogen bislang. Und sonst verachtest du wahrscheinlich die Bild-Zeitung. Aber in dem einen Fall, ja, da vertraust du jetzt dieser Zeitung und sagst, ja, das stimmt, das ist, wie nennen sie es immer, Blut. Gladiatorenkämpfe. Ja, sowas. Und dann gibt's auch noch die Blutkämpfe oder sonst irgendwas so. Ey, das, und bei Wrestling ist das auch ganz oft so. Ja? Ich hab erzählt so im Freundeskreis, hey, hier, ich gehe nach Stuttgart in die Schleierhalle, da kommen die Wrestling-Opas. So. Hat jemand Bock mitzukommen? Das war Undertaker CM Punk-Fehde damals, 2011. Und es sollte ein Sargmatch geben. Und ich hab mir gedacht, Alter, wie oft wird das noch passieren, dass der Undertaker in einem Sargmatch in Deutschland zu sehen ist. Ja, und dann gegen CM Punk, dem heißesten Scheiß damals zu dieser Zeit, oder zumindest war er auf dem Weg dahin. Da wurde ich wirklich fast schon ausgelacht von den Leuten, wie ich zu sowas nur hingehen kann. Ja. Und ich hatte Glück, dass einer meiner Freunde mit seiner Tochter hier bei so einem scheiß Miley Cyrus Konzert war oder so. Und da habe ich mir gedacht, Alter, weiß jetzt nicht, was peinlicher ist hier. Aber es ist ein bisschen schade, dass das in Deutschland nie, wahrscheinlich aufgrund der Berichterstattung über dieses ganze Gedöns, nie so richtig anerkannt wurde. Ja, ich weiß nicht, also jetzt gerade mit Tim Wiese ist das irgendwie ein bisschen gängiger geworden. Alle Leute fragen nach Tim Wiese und dann nach dem Undertaker. Aber ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein ganz, ganz komisches Ding, was die Leute mit Wrestling haben. Ja, und mit Gaming, das hast du ja schon angesprochen. Warte, ganz kurz, wo wir jetzt gerade bei Wrestling waren, ich muss jetzt eigentlich die Fahne selber kurz schwingen. Wenn du Bock auf Wrestling hast, dann solltest du dir auf jeden Fall noch einen anderen Podcast anhören, nämlich den Wrestling Friends Podcast. Ja, das stimmt, der Mann, genau, das hat mir der Buttermann doch neulich mal geschrieben. Oder neulich, ich weiß nicht, seit wann gibt's euch? Also den Wrestling Friends Podcast gibt es jetzt seit, lass mich nicht lügen, fast 20 Episoden bald. Also irgendwie zu Beginn hat er mir mal geschrieben, hier, oder hat mich gefolgt mit eurem Wrestling-Fans-Kanal oder so. Irgendwas war da. Auf jeden Fall habe ich davon Wind bekommen. Aber natürlich ist es ein Problem für mich, dann immer in Sachen reinzuhören, zu denen ich aktuell keinen Bezug habe. Aber das ändert sich natürlich halt nichts. Und dann brauche ich ja auch so einen gewissen Realitätscheck. Und dann werde ich da definitiv wieder reinschmökern. Dafür liebe ich diesen Sport einfach zu sehr. Also es ist, als ich diesen Non-PG-Podcast mit Chris und mit Pocho gemacht habe, war es wirklich so, dass ich jeden Tag mich bestimmt 4 Stunden nur mit Wrestling beschäftigt habe. Ja. Also das war irre. Und ich habe ja jeden Tag eine News-Sendung über die aktuellen WWE-News und TNA-News gemacht. Ich habe jeden Tag erschienen die Non-PG, hießen die nur WWE-News oder hießen die Wrestling-News? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall jeden Tag habe ich eine Folge veröffentlicht, 10 Minuten lang. Dann haben wir am Wochenende, Sonntag vor den Pay-Per-Views, immer eine Countdown-Show gemacht. Die ging original 4 Stunden. Und Alter, Verwalter. Die Leute konnten anrufen via Skype. Und zunächst war es so, dass wir wir waren halt drei Leute, die darüber geredet haben und drei haben angerufen, so in der Art. Und im Chat tummelten sich irgendwie noch zwei Leute im Live-Chat. Und das hat so Fahrt aufgenommen, dass wir dann zum Schluss wirklich über 400 Live-Zuhörer hatten. Das mag jetzt für manche wenig klingen, aber das ist enorm viel. Das ist viel. Super geil, ja. Ja, das ist wirklich viel. Leute, die sich live nachts Sonntag da hinsetzen und sich den Quatsch da anhören. Der Chat war so voll, dass wir einen Moderator brauchten und selbst der kam nicht mehr hinterher. Die Server sind jedes Mal gecrashed. Also das ging richtig durch die Decke eigentlich. Und ich habe das geliebt. Aber ja, es ist dieses Überangebot an Content, dass dich dann irgendwann, gerade wenn du noch eine Familie hast und normal arbeiten gehst und so, erschlägt. Es ist einfach so. Es ist total. Wer soll sich das alles angucken? Drei Stunden Raw, zwei Stunden SmackDown, eine Stunde NXT. Was kommt dann am Donnerstag? Superstars, Main Event. Ja, ja. Und jetzt kommt auch noch 205 Live, die Cruiserweight Show, geht nur eine Dreiviertelstunde, aber ist auch nochmal eine Dreiviertelstunde hinten ran bei SmackDown. Plus eine Viertelstunde Talking Smack. Plus State of the WWE Universe. Und alle extra Shows, die es im WWE Network gibt. Ja, plus die YouTube-Geschichte noch. Ich weiß nicht, ob da noch was am Start ist. Aber wenn du darüber regelmäßig sprechen möchtest, beziehungsweise so wie ich einen News-Podcast jeden Tag machst, musst du dir es im Endeffekt angucken. Ja, dann bist du ja auch mindestens bei 20, 30 Stunden, die du da die Woche mit verbringst. Mit allem drum und dran. Ja. Und ich meine, jetzt mit der UFC ist es halt so, also ich war schon immer eigentlich nach meiner ersten Veranstaltung, die ich gesehen habe, hing ich am Haken, muss man so sagen. Also es hat mir sofort gefallen. Aber dass ich mich da so richtig reingenördet habe, kam letzten Endes auch erst mit dem Fight Pass, weil du dann die Möglichkeit hattest, dir Geschichte drauf zu schaffen. Und es gibt halt beim UFC Fight Pass auch viele Dinge, die du dir angucken kannst, und die dir dann zum Beispiel das Grappling und so erklären. Also gerade wenn du Ultimate Fighter oder so guckst, diese ich sag mal Reality-Show, wo man neue UFC-Fighter sucht sozusagen. Gerade die alten, da lernt man aus meiner Sicht noch relativ viel zum Thema Jiu-Jitsu und auch zum Striking und so. Und dadurch habe ich das irgendwie entwickelt, dass ich da völlig gehuckt bin einfach. Also es ist für mich wirklich so ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben geworden, die Events. Und ich kann auch auf kein Event verzichten. Also im Gegensatz zur WWE oder zum Wrestling ist es da so, ich denke mir manchmal schon, okay, jetzt sind es ein bisschen viele Events, zum Beispiel letztes Wochenende mit zwei hintereinander, also an einem Abend. Aber sobald mal ein Wochenende kein Event kommt, gucke ich sofort irgendwas auf dem Fight Pass. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, oh, mal durchschnaufen. Nee, ich selbst beim Training, wenn ich auf dem Crosstrainer oder so stehe, immer mein iPad dabei, Fight Pass läuft, gucke ich alte Events, alte Kämpfe. Ich krieg nicht genug davon. Und das ist ja eigentlich das Ziel, oder das muss das Ziel sein, dass deine Fans, deine Zuschauer einfach nicht satt werden sozusagen. Und das klappt bei mir aktuell mit UFC-Events. Guckst du nur Pay-Per-Views oder guckst du auch den Kleinkram, sage ich jetzt mal? Ich gucke eigentlich nur Pay-Per-Views. Also ich schaffe es selten, vor allem wegen der ganzen Spiele, die ich spielen muss, in Anführungszeichen, wegen der ganzen Wrestling-Geschichte, die ich verfolge, da irgendwie noch viel Zeit für MMA außerhalb von Pay-Per-Views zu finden. Aber wenn es dann irgendwie in die heiße Phase geht, wenn es drum geht, irgendwie, wer wiegt wie viel, also wenn die Weigh-ins kommen, wenn die Interviews kommen, so, dann bin ich auf jeden Fall auch schon dabei. Also versuche möglichst viel mitzunehmen, krieg selten alles mit. Wie war für dich 205, so das Ganze drumherum, das Spektakel? Conor McGregor hat's drauf. Der Mann weiß, wie man sich vermarktet und aktuell ist er einfach, er ist UFC. Das, was gerade da abläuft, das wäre ohne ihn nicht möglich. Und der bekommt, oder er kann zu Recht die Forderung stellen, die er zuletzt gestellt hat. Wobei er ein fairer Verhandlungspartner ist. Also Conor McGregor ist ein Typ, der zum Beispiel nicht so eine Scheiße macht, dass er sagt, ich unterschreibe jetzt hier einen neuen Vertrag oder einen Kampfvertrag und sagt dann, okay, aufgrund des gestiegenen Interesses möchte ich jetzt mehr Kohle haben oder so. Also er hält sich an seine Verträge, das ist, glaube ich, auch wichtig, aber er kennt auch genau seinen Marktwert und spielt das sehr, sehr gut aus. Und das Ding ist, dass du halt hier einen Typen hast, der nicht nur gut reden kann, sondern der im Oktagon dann auch beweist, dass er zu den besten MMA-Kämpfern die aller Zeiten traue ich mir noch nicht zu sagen. Also ich traue dem Braten immer noch nicht, aber definitiv aktuell gehört. Ja, es ist merkwürdig, weil Conor McGregor perfekt aufgebaut wurde. Als er in die UFC kam, fehlten ihnen definitiv diese Grappling-Skills, Wrestling und so weiter, Jiu-Jitsu. Und man hat sehr geschickt seitens der UFC ihn erstmal so gebuckt, dass er gegen Leute kämpft, die er gut besiegen kann, die aber dennoch Namen haben, um einen gewissen Achtungserfolg vorweisen zu können. Und über die Jahre hinweg hat er sich halt immer mehr gesteigert, auch in Sachen Wrestling, auch in Sachen Jiu-Jitsu. Und jetzt hast du einen Kämpfer, der gegen einen sehr guten Wrestler wie Eddie Alvarez einfach mal die Takedown-Versuche so wegsprawlt. Also das ist halt perfektes Booking, muss man im Endeffekt sagen. Er ist jetzt auf dem Weltklasse-Niveau, ja, das er braucht, um wirklich zwei Titel zu tragen. Das einerseits Glück, aber auch faszinierend für mich, dass sowas möglich ist. Er ist ein faszinierender Typ und die Geschichte, die er hingelegt hat, die ist auf jeden Fall super spannend. Ja, wenn du die Buy-Rates hörst, die er da so zieht, ich meine, die WWE hat ja das jetzt nicht mehr mit diesen Buy-Rates, aber das war ja die letzten Jahre dann immer eher erschreckend. Ja. Und so ein McGregor, der knallt ja halt einfach mal so eine 1,6 Millionen Buys hin. So. Ja. Das ist schon, da musst du schon durchatmen. Und es gab ja, wie ist denn die hier nochmal von TNA, die alte? Dixie Carter, genau, die war vor 3 Jahren gesagt hat, ja, Pay-Per-View ist total tot, da geht nichts mehr. Ich glaube, das sieht die UFC anders und der ein oder andere Box-Promoter denkt sich auch so, ja, weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht liegt es auch wieder am Produkt. Ich bin gespannt, wann er denn bei WWE ist. Ja, also ich habe jetzt ein Interview mit seinem, weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Habe ich gehört, gelesen. Ja, der hat gesagt, okay, zeigt uns mal genau, die Kohle. Leg die Kohle auf den Tisch und wir sind bereit zu verhandeln. Ja, das war schon immer so sein Ding. Also wenn die Kohle stimmt, ja, und er dann einen Vorteil daraus ziehen kann, dann wird er das machen. Und ich bin der Meinung, dass das Ding extrem durch die Decke gehen könnte. Gerade war er ja bei UFC, war das bei 200, wo er da so sich über die ganzen Wrestler lustig gemacht hat. Was ich mich bis heute frage, vielleicht weißt du das, ob das ein Work war von der WWE, dass die ganzen Vögel darauf angesprungen sind, was Conor McGregor über die Wrestler sagt, oder ob die sich wirklich angepisst fühlten von ihm. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn alle so drauf abgegangen sind, wie sie drauf abgegangen sind, dann sind echt einige Pfeifen dabei. Ich kann mir aber vorstellen, dass es quasi die Ansage von oben gewesen ist. Samoa Joe hat zum Beispiel gesagt, yo, ey, das ist ein Work. So, also sagt er jetzt nicht über die WWE-Kollegen, sondern sagte er zu Conor McGregor, sagte ja, genau, das mache ich nicht. Genau, ich verhelfe ihm jetzt nicht noch zu dem Fame, aber ich weiß nicht, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass auch viele Leute gesehen haben, okay, vielleicht kann ich hier ein bisschen die geile Welle mitnehmen und die ein bisschen ausreiten. Ja, leider, also aus meiner Sicht ging das für die Wrestler, die sich da dann angesprochen fühlten, so ein bisschen nach hinten los, weil sie kamen halt wirklich wie diese Meatheads rüber, die sie wahrscheinlich eigentlich nicht sein wollen. Ja? Ja. Und McGregor hat die ein Stück weit outsmartet, dabei, ja, also da haben sie irgendwie sich verkackeiern lassen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ansage von oben kam, hier, reagiert da mal rauf und hängt euch da so ein Bein. Ich weiß nicht, so ein Brock Lesnar, ja, oder nein, sagen wir mal einen Kurt Angle, um einen ehemaligen olympischen Ringer zu nehmen. Ein Kurt Angle hätte wahrscheinlich gar nicht so schlechte Karten gegen Conor McGregor alleine, weil er ein bisschen mehr wiegt. Wenn er es schafft, irgendwie den Schlägen anfangs auszuweichen und ihn dann in den vernünftigen Choke nimmt, so, dann kann das Ding auch schnell vorbei sein. Aber am Ende hat ein Wrestler dann einfach eine ganz andere Cardio als so ein MMA-Kämpfer. Ja, das kommt dazu, und dass Kurt Angle sich ja auch nur noch mit so Seilwinden eigentlich bewegen kann, glaube ich. Da sitzt immer jemand wie so bei der Augsburger Puppenkiste und dreht immer, wenn er irgendwie einen Klostein machen muss, dass der Arm so hochgehoben wird mit so einer Seilwinde. Das kann ich mir gut vorstellen, wie da einer oben drin sitzt. Ja, nee, also ich sag mal so, wenn der Kampf auf dem Boden starten würde, würde Kurt Angle bessere Karten haben, als wenn er im Stand starten muss. Denn das Problem bei McGregor ist, dass er einfach so unfassbar präzise schlägt. Ja. Und das ist, also diese Linke, mit der er die Kämpfe oft beendet, die ist so gefährlich und er hat das so drauf, dich dafür zu bestrafen, wenn du nach vorne kommst. Das ist im Endeffekt, die Qualität von Conor McGregor ist, dich zu locken. Also er schafft es, dass du versuchst, einen Treffer zu landen, und er kontert so enorm schnell und präzise mit der Linken, dass du wirklich immer mehr Angst hast, überhaupt irgendwas zu machen. Das hat man bei Eddie Alvarez perfekt sehen können. Ja, also das ist eigentlich ein Kämpfer, der einiges gewohnt ist. Das ist ein extrem guter Kämpfer, der hat schon viel gesehen, der hat schon viele starke Kämpfe gezeigt. Aber er hat gemerkt, okay, sobald ich irgendwas mache, kassiere ich mir sofort einen Schlag. Und das sind nicht so Treffer, wo du sagst, ja, mein Gott, da laufe ich durch, sondern du liegst einfach. Und deswegen wirkte das wirklich so, als ob der einfach nur wie angewurzelt vor Conor McGregor stehen bleibt. Weil er hat einfach keine Antwort gehabt auf das, was Conor McGregor ihm gegenübergestellt hat. Und so sehr ich Kurt Angle mag, aber ich sag einfach mal so, wenn Kurt Angle länger als 30 Sekunden gegen Conor McGregor im Oktagon stehen würde, ja, das wäre fast schon so eine Art Weltwunder. Er ist einfach viel zu langsam, um überhaupt gegen Conor McGregor irgendwas zu machen. Am Boden, wenn beide am Boden sind und vielleicht noch Kurt Angle diese Top-Position bekommt und auf Conor McGregor liegen kann, weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen. Aber auch da, McGregor hat sich enorm verbessert in seinem Jiu-Jitsu und so. Aber ja, also Kurt Angle, sag ich mal, zu seinen besten Zeiten wäre es vielleicht interessanter gewesen. Ja. Ja. Du kennst wahrscheinlich das Video, wo Haftor Björnsson, also der The Mountain von Game of Thrones, kleines Sparring mit Conor McGregor macht. Ja, das kenne ich. Das sieht fantastisch aus. Ja. Müsste mal nachgucken. Ich glaube, das war auch auf McGregors Instagram-Account zu finden oder so. Es sieht wirklich ulkig aus. Also wenn da so ein Riesentyp. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen wie der Game of Thrones Kampf zwischen Mountain und Viper. Stimmt, ja. Stimmt. Also, der eine ist schnell, der andere ist super heftig, hart, riesig. Das Ding ist halt, du darfst ja wahrscheinlich gegen so einen riesigen Gegner nie den Fehler erlauben, irgendwie zu lange an einer Position auszuharren. Also, dass du, wenn du da zu lange im Clinch bist, der hebt dich halt hoch und schmettert dich auf den Boden, und dann war's das wahrscheinlich. Drückt er dir den Kopf kaputt. Ja, so, ja, siehst du ja. Kannst du ja angucken, ist ja im Fernsehen, wa? Nee, aber das, solche Dinge finde ich auch mal wirklich, da freue ich mich immer wieder, weil meine UFC-Welt wird ja noch weniger beachtet in Deutschland als WWE und so weiter. Ja. Und mit McGregor ändert sich das so ein bisschen. Zum ersten Mal habe ich einen Tweet von Sky Sport gesehen diese Woche, als er da so ein Bild rausgehauen hat. Er hat keine Competition mehr, er braucht neue Gegner und so, und hält sich da so einen Stapel Dollarscheine an den Kopf. Und das hat Sky Sport News HD oder wie die heißen, hat das auch rausgehauen. Und man, die schneiden halt nicht, dass diese ganze Floyd Mayweather-Nummer Bullshit ist, aber haben sich halt da auch noch mit dran gehangen. Das ist aber ein sehr interessanter Kampf, glaube ich. Ja, würde wahrscheinlich so aussehen, dass Conor McGregor ordentlich auf die Fresse kriegt. wenn er seine Reichweite nicht vernünftig einsetzt, dann auf jeden Fall. Er hat keine Chance gegen Floyd Mayweather. Das ist ein anderes. Das ist für mich so schwer zu analysieren, weil ich sowas noch nie gesehen habe, so einen Boxing-Stil wie Floyd Mayweather. Weil der ist eigentlich nicht der Meister des Treffens, sondern der Meister des nicht getroffen Werdens. Also das siehst du bei so kleinen Leuten, so leichten Kämpfern, so selten, dass die so gut Treffer einerseits abwehren können, beziehungsweise ausweichen können und selber so präzise schlagen können. Und McGregor hätte nicht den Hauch einer Chance gegen Mayweather. Wenn er über die 12 Runden kommen würde, das wäre schon gut, ja, aber er würde, keine Chance. Mayweather würde niemals sich so eine Linke einfangen, wie, was weiß ich jetzt, Eddie Alvarez oder so, das passiert einfach nicht. Ich verstehe, und das ist ja auch im Endeffekt schon Kaufgrund oder Ansetzungsgrund genug, dass eine Menge Leute sich diese Frage stellen, die du dir zum Beispiel ja indirekt gestellt hast, kann McGregor, wenn er Glück hat, irgendwie einen starken Treffer landen und für die Sensation sorgen. Das reicht letzten Endes schon, um diesen Pay-Per-View eigentlich zu realisieren. Aber ja, die Frage ist natürlich, ob du jetzt einen Boxkampf draus machen würdest oder ob du einen UFC oder Mixed Martial Arts Kampf draus machst. Dann würde Mayweather keine Chance haben. Das ist das Problem. Es sind halt zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Das ist wie wenn du sagst, hier, ich stelle einen Bayern-Spieler gegen irgendeinen NBA-Spieler, und wir, weißt du, wenn der NBA-Spieler Basketball spielt gegen, Jerome Boateng wird Jerome Boateng wahrscheinlich verlieren. Und andererseits ist, wenn der Basketballspieler gegen Jerome Boateng Fußball spielen muss, dann wird der Basketballspieler verlieren. Obwohl beide Top-Athleten in ihrer Sportart sind. Und so muss man es auch sehen. Die Parallelen sind definitiv da, weil beide halt Striking in ihrem Arsenal haben müssen. Aber da könntest du auch wieder sagen, im Basketball und im Fußball braucht man auch einen Ball. Also es ist einfach, man kann es so einfach sagen, wenn die einen Boxkampf bestreiten, gewinnt Mayweather. Und zwar deutlich. Wenn sie einen MMA-Kampf bestreiten, macht ihn McGregor fertig. So einfach ist es. Also, das wäre doch der gemachte Pride-Kampf gewesen. Das stimmt. Am besten noch mit dicken Boxhandschuhen, damit du so eine gewisse, oder am besten nur mit einem Boxhandschuh. Die erste, das wissen, ne, du lachst, aber das gab's früher in der UFC. In Körper UFC 2 gab's einen Boxer, der hatte einen Boxhandschuh nur an, damit er mit dem anderen so seine Gegner noch so beim Ringen abwehren konnte und so. Aber die Anfänge von Mixed Martial Arts sind so spannend. Es wird auch schnell sehr, sehr öde. Also die ersten 2-3 Events sind wirklich, wie du sagst, spannend, weil du hast halt dann so Dinger, dass da so ein halbes Mannequin gegen so einen Sumo-Ringer antritt. Ja, das ist äußerst unterhaltsam, vor allem wenn der Sumo-Ringer dann einfach müde wird vom Hinterherlaufen. Das ist ulkig. Aber später wird's dann ein bisschen tröge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab so eine dunkle Phase in Sachen UFC, muss man schon zugeben. Aber aktuell sieht man also hochklassiges MMA einfach in der UFC. Es gibt natürlich Ausnahmen, klar, gibt mal schlechte Kämpfe, gar keine Frage, aber insgesamt ist es wirklich eine Wonne, sich das Ganze anzugucken, wenn man natürlich affin ist für Kampfsport, klar. Und hat auch dafür gesorgt, dass ich halt begonnen habe zu trainieren und Sachen zu machen. Ich wollte nie Wrestler werden oder anders. Als Kind wollte ich natürlich Wrestler werden, aber ich hätte mir nie gedacht, dass ich in eine Wrestlingbude gehe und da, was weiß ich, einen Dropkick übe oder so ein Scheiß. Ja. Aber wenn ich die UFC mit 18, 19 oder von mir aus noch früher entdeckt hätte, da hätte ich auf jeden Fall versucht, mehr in diese Richtung irgendwas zu machen. Jetzt wäre nicht davon ausgegangen, UFC-Kämpfer zu werden, aber mich fasziniert gerade beim Jiu-Jitsu so dieser Schachkampf, der es letzten Endes ist. Also das fasziniert mich wirklich extrem. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal mich so anfixt, sage ich jetzt mal. Aber das ist schon großartig. Ja. Ich muss den Bogen aber noch mal ganz kurz zurück zum Gaming spannen. Ja, Entschuldigung, ich wollte gar nicht davon ablenken. Nee, hier geht's gar nicht darum, wer was ablenkt, sondern wir wollen ja einfach nur reden. Eigentlich wollte ich mit dir über das reden, was du über Donald Trump und so gesagt hast. Das habe ich mir auch mal notiert. Aber es gibt wichtigere Sachen als Donald Trump, nämlich PlayStation VR. So. Du hast das bestimmt schon mal ausprobiert, oder? Ich habe das Ganze ausprobiert, ja. Hast du auch schon den anderen Krimskrams ausprobiert, hier HTC Vive und sowas? Ich habe alle großen Headsets ausprobiert, ja. So. Jetzt pass auf, jetzt erkläre ich dir mein Problem. Ich will unbedingt mal sowas machen. Ja? Also ich möchte unbedingt mal entweder hier HTC Vive auf der Mütze haben oder PlayStation VR oder sonst irgendwas. Ja. Jetzt habe ich gehört, wenn du das einmal so gesehen hast, egal auf welchem Gerät, also ob du jetzt die hochwertigere Variante nimmst, Vive oder das eher kleinere Vergnügen, die PlayStation VR-Geschichte. Wenn du das einmal erlebt hast, bist du dabei. Also das ist einfach, jeder sagt, das ist großartig. Mhm. Deswegen ist jetzt meine Überlegung, warte ich noch ein paar Jahre, warte, bis es alles ein bisschen billiger wird, setze dann vielleicht auf einen Gaming-PC und hol mir dann so eine Vive oder warte ich, bis so eine PlayStation VR-Geschichte, sag ich mal, bei 300 Euro liegt und schlag dann zu. Jetzt musst du mich da so ein bisschen beraten. Du hast keinen Gaming-PC? Ach nee, ich habe einen Mac. Weißt du, wie das ist? Ich hab ein nagelneues MacBook Pro. Allerdings. Hast du die Leiste? Nein, bin doch nicht irre. Ich will mir doch nicht das leisten. Das kann man nicht kaufen. Nein. Dieses Gerät ist so wenig. Da ist nichts mehr MacBook Pro. Die Leiste ist eine gute Idee. Ich habe nichts gegen die Idee der Leiste, aber du wirst immer mehr von Apple einfach an die Hand genommen und kannst selber kaum noch Dinge verändern an deinem Rechner und da bin ich schon zu lange Apple-Jünger, um mir sowas einzutreten. Also da bin ich noch nicht, komme ich noch nicht drauf klar. Ich bleib noch bei meinem Modell davor. Ja. okay, aber wäre es denn eine Investition wert? So ein Gaming-PC? Definitiv. Ich habe das ja auch bei euch gehört. dass ihr so eine Kiste zum Testen hattet. Genau. Wie ist das nochmal, das Ding? Ein MSI Aegis. Ach, hier sehe ich es genau. Ich bin ja auf pixelburg.tv. MSI Aegis X steht hier sogar noch. Sogar X, ja. X. Sorry. Ja, muss man aufpassen, nicht, dass man das falsche Gerät holt. Und das ist, glaube ich, schweineteuer, weil alles zusammengeknüppelt ist. Oder? Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht. Irgendwas zwischen 1.300 und 3.000 Euro. Das ist natürlich eine Spannweite. Ja. Ja, ich glaube, bei dem für 3.000 ist die Maus mit dabei. Glaube ich, sowas habe ich gelesen. Ah ja, gelesen. Gut, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und ich sag mal so, ich bin schon bereit, mir so eine Mühle anzuschaffen, wenn ich weiß, dass die Spiele, sag ich mal, in den nächsten 4-5 Jahren darauf einigermaßen, oder dass es 3 sein, einigermaßen gut laufen, dann bin ich wirklich bereit, auch 2.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, in die Hand zu nehmen. Aber auch nur in Verbindung mit dieser VR-Geschichte. Ja. Also, ja. Die Sache ist ja bei diesen Gaming-PC-Geschichten, und das haben wir jetzt gemerkt, wir sind ja alle bei Pixelburg Konsolenspieler, bei diesen Computerspieldingern oder bei diesen Computern hast du immer das Problem, dass irgendein Treiber nicht zu irgendeinem anderen Komponenten passt, der da in deinem Computer drin ist. Das ist immer noch so. Und es ist fürchterlich. Oh. Und dann, also klar, das ist jetzt kein richtiger PC, werden dir die Leute sagen, die krass PC-Jünger sind, die werden sagen, okay, oh, du bist kacke, weil du hast diesen Computer nicht selber zusammengebaut, du hast ihn gekauft, fick dich. Da bist du also gar nicht richtig PC-Mensch. Und du hast ein relativ kompaktes, zusammengeschraubtes System, aber trotzdem besteht halt die Möglichkeit, dass, wie bei uns jetzt zum Beispiel, Battlefield 1 einfach Probleme hat, weil der DirectX-Support nicht richtig passt. Und das ist überhaupt nicht das Problem von der Hardware, sondern es ist das Problem von der Software. Weil da einfach so viele Regler gedreht und geschoben werden, passen da Dinge einfach manchmal nicht zusammen. Software und wenn du von DirectX oder ist das Problem von Battlefield da, von wie heißen die Vögel, DICE? Beides? Fragezeichen? Ah, okay. Ich weiß es nicht. Irgendwo ist da auf jeden Fall der Wurm drin und das wird immer so bleiben. Das wird sich nicht irgendwie magisch ändern in den nächsten 6-7 Jahren. Wenn du bereit bist, mit solchen Dingen zu leben, wenn du bereit bist, irgendwie mal in ein Forum reinzugucken und zu sagen, okay, Battlefield 1 funktioniert nicht, weil dieser Fehlercode da angezeigt worden ist, und dann kriegst du zu hören, das ist DirectX, da kannst du nichts machen, selber schuld. Also guckst du ein bisschen weiter rum und änderst irgendwelche Sachen und dann hast du es vielleicht irgendwann geschafft. Ja, und wenn du, wie gesagt, bereit bist, dich da so ein bisschen mit zu beschäftigen und zu sagen, ich kann mich da ein bisschen reinknien, dann ist es bestimmt cool. Ist für dich das Spielen, gerade bei Battlefield 1 jetzt, ja, welchen Mehrwert hat das auf dem PC zu spielen, außer dass es grafisch unter Umständen ein bisschen besser aussieht? Ist es überhaupt so, dass es besser aussieht? Ich spiele keine Shooter auf dem Computer. Ja, das ist ja ein altes Mantra. Keine Shooter auf dem Computer. Nee, ich bin tatsächlich genau andersrum. Also auch irgendwelche, ich muss gerade überlegen, damit du das nicht zensieren musst. Doom. Doom ist ja auch im Multiplayer ein relativ schnelles Spiel gewesen früher. Das stimmt überhaupt nicht. Aber ich spreche von einem anderen Titel, der zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen ist. Ich will hier nicht beim Namen zensieren. Du kannst ja alles sagen, glaube ich. Aber es ist auf dem Index in Deutschland, ist nicht so. Darf man das dann nicht im Podcast sagen? Das ist dann quasi eine Bewertung. Und ich habe da mal ein bisschen mit den entsprechenden Organen gesprochen. Es kann im Zweifel sehr teuer werden für dich. Also spare ich dir das. Es sind mehrere Gaming-Folgen. Also es gibt natürlich ältere Shooter, die ich früher gespielt habe, die super geil mit Maus und Tastatur sind, die ich sehr gerne am Computer spiele. Aber ich spiele einfach lieber mit dem Controller so einen Shooter, beziehungsweise alle Spiele. Lieber zurückgelehnt. Aber das Schöne ist ja an diesen Geräten, du kannst sie auch an deinen Fernseher anschließen und brauchst eigentlich gar nicht den Schreibtisch, an dem du sitzt, für so PC-Spiele. Ist natürlich cool. Die PC-Spiele, oder so. Ja. Da muss ich gleich mal einhaken, du kannst auch die PC-Spiele alle auch mit einem Controller spielen, theoretisch, oder? Natürlich, ja. Oh, gut. Weil ich könnte auch nicht auf Tastatur, wenn ich das sehe, immer Tastatur, da denke ich irgendwie, das sind Behinderte, die irgendwie noch einen 12. Finger haben oder irgendwas. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, wie man das so spielen kann. Ich bewundere diese Menschen. Die sind auch nicht von dieser Welt, glaube ich. Also ja, kommt vor allem, wenn es dann in die Richtung E-Sports geht, aber unglaublich. Da nochmal eine andere Geschichte. Wenn du bereit bist, sowas mitzumachen und ein bisschen in den Foren rumzustöbern, dann solltest du dir einen Gaming-PC holen, weil du dir nicht in 2 Jahren eine neue Konsole kaufen musst, weil die Spiele ohne Framerate-Einbrüche super laufen, weil es besser aussieht, weil du mehr Möglichkeiten hast, Dinge einzustellen und weil du dir deine Spiele, zum Beispiel Skyrim, durch Mods erweitern kannst. Ja, das finde ich auch hochinteressant. Gerade bei so Rollenspiele. Wie nennt man denn das? Rollenspiel. Rollenspiel. Da finde ich das natürlich super geil, dass du da diese Mods hast und so. Und ich glaube, Fallout. Fallout, genau. Das ist ja so das Ding schlechthin, oder? In Sachen Modding. Ja, früher war es auf jeden Fall Skyrim. Fallout hat jetzt auch sehr viele Mods, soweit ich das weiß. Das finde ich schon interessant. Ich habe mir neulich übrigens so eine Review über einen Landschaftssimulator angeschaut. Oh, geil. Bei GameStar. Ja, sowas finde ich immer faszinierend, dass es praktisch dafür eine Fanbase gibt. Und der hat auch so gesagt, ja, kannst du eigentlich nicht ohne Mods spielen und so. Und dann hast du hier noch so eine Mod, da sieht man dann das Grashalm richtig rumliegen, weil hier, da liegt es immer falsch rum. Denke ich mir so, okay, die gehen da ganz schön tief ins Eingemachte. Ja. Aber das heißt, es lohnt sich, weil für mich ist ja eigentlich die Frage, VR, reicht das VR, was mir da geboten wird von PlayStation aus? Oder sagst du zum Beispiel, das ist im ersten Moment ein geiler Effekt, ja, und ja. Nutzt sich dann relativ schnell wieder ab und die Zukunft von VR liegt eigentlich in so Sachen wie Vive, das dann ja auch noch dein ja, da, wo du praktisch dich noch in den Raum bewegen kannst dazu, weil das will man ja vielleicht dann auch. Jein. ein guter Freund von mir ist verliebt in seine PlayStation VR-Brille. Ich sage jetzt nicht, der macht nichts anderes mehr, aber der spielt PlayStation VR-Spiele und ist total zufrieden damit. Der findet das ultra geil, wie er da in der Virtual Reality abgehen kann. Aber alles, was ich davon gesehen habe, sieht ultra scheiße für mich aus. Ich kann mir das nicht angucken, weil ich weiß, wie es anders aussieht. Weißt du? Was war denn das Beste für dich? Vive oder? HTC Vive, definitiv. Ja. Ganz ohne Frage. Die Room-Scale-Geschichte, also dass du dich im Raum bewegen kannst, gibt dem Ganzen einfach so unglaublich viel. Außerdem musst du halt bedenken, bei PlayStation VR ist das Tracking einfach nicht so gut wie bei der HTC Vive. Ich habe auch so ein Video gesehen, ja. Genau, das ist halt echt problematisch und ich habe da richtig gruselige Videos gesehen, wo ich dachte, Virtual Reality ist gerade gestorben, weil PlayStation das Ganze echt totgefickt hat. Hält einer so einen Controller einfach nur fest und das wie nennt man das, was man dann auf dem Bildschirm sieht, da... Ja, es wackelt. Spiegelung, ja, wackelt die ganze Zeit. Also das fand ich auch ein bisschen abschreckend, muss ich sagen. Ja, genau. Und das ist halt, also das kann ich selber jetzt nicht bestätigen, weil in meiner Demo, die ich das letzte Mal auf der Gamescom bekommen habe, alles halbwegs fehlerfrei funktioniert hat. Aber allein die Möglichkeit, dass du vor deiner Konsole sitzt und mit der PlayStation VR irgendwie ein Spiel spielen willst und dein Controller wackelt und sich deine Welt von vorne nach hinten bewegt, weil das Tracking einfach nicht funktioniert, ist es mir nicht wert, 500 Euro auszugeben. Da sage ich, gib lieber 1.500 Euro für einen guten Gaming-PC aus, kauf dir für 700 Euro die HTC Vive, dann hast du zwar richtig viel Asche weggeworfen, in Anführungszeichen, aber du hast richtig viel Spaß damit. Und wahrscheinlich auch ist das eher die Zukunft, dass du dich dann auch noch im Raum bewegen kannst zusätzlich. Ja, ist definitiv. Facebook bzw. Oculus arbeitet da echt heftig dran, auch gerade, um mit der Vive irgendwie Feature-Parody zu bekommen. Was machen denn eigentlich die Xbox-Leute? Kriegen die diese HoloLens von Microsoft? Microsoft, genau, oder was machen die? Die Scorpio, also die neue Xbox, die nach der Xbox One rauskommen wird, wahrscheinlich dann Dezember nächsten Jahres, die wird Virtual Reality Support haben. Und da Microsoft eine relativ enge Partnerschaft mit Facebook bzw. Oculus hat, wird es wahrscheinlich die Oculus Rift sein, die mit der Xbox Scorpio oder Scorpio aus Ermangelung von einem richtigen Namen funktionieren wird. Das heißt, da hat man dann möglicherweise auch noch mal ein besseres Erlebnis als aktuell mit diesem PlayStation VR-Gedöns. Ja, in Anführungszeichen ja. Also wie gesagt, ich kann diese, das Tracking funktioniert nicht richtig, Dinge nicht aus erster Hand bestätigen, aber das, was ich dazu gesehen habe, das ist auf jeden Fall erschreckend. Das heißt, für mich wäre eigentlich jetzt richtig, erstmal die Füße still zu halten und zu warten, was eben noch von Xbox kommt und ob die Kisten allgemein alle ein bisschen billiger werden und vielleicht auch mal ja einfach so ein Ding bestellen, ausprobieren und zur Not wieder zurückschicken. Wenn du Weihnachtsgeld kriegst, kauf dir einen PC und einen HTC Vive. Wenn du Weihnachtsgeld kriegst, was für eine Welt ich lebe hier. Ich arbeite beim großen Stern, wir kriegen gar nichts. Kriegen nur noch Gewinnbeteiligungen. Und die sind mir zu gering. Nee, also irgendwann muss ich sowas ausprobieren. Was mich natürlich noch ein bisschen bremst, ist einfach die Zeit, die mir aktuell fehlt. Ich habe jetzt bei diesen ganzen Black Friday und Cyber Monday und was weiß ich für Sales wirklich das Problem gehabt, dass es natürlich viele Spiele gibt, die mich interessieren, aber man muss ja halt auch mal irgendwie spielen können. Und ich habe ja auch auf Twitter gefragt, was soll ich mir jetzt hier eigentlich kaufen? Titanfall 2 oder was war es hier? Hitman. Hitman, genau. Und du hast ja auch gleich gesagt, Alter, du musst dir beide kaufen. Und ich würde mir diese Frage ja gar nicht stellen, wenn ich nicht beide wollen würde. Es ist halt einfach so eine Abwägung, ey, jetzt kaufe ich mir vielleicht Hitman, jetzt liegt das irgendwie bis April mir bei mir auf der Festplatte. Und ich gehe davon aus, dass es bis April dann irgendwie nur noch ein 20 kostet. Ja, das ist immer so dann meine Befürchtung. Obwohl es eigentlich, so darfst du ja da nicht rangehen. Denn jeder, der Spiele neu kauft, der kriegt ja eigentlich eine Krise nach 2 Monaten, weil sie dann nur noch die Hälfte wert sind. Das ist auch nochmal ein Thema, das müssen wir mal kurz im Hinterkopf behalten. Da wollte ich dich auch noch fragen, was das eigentlich für eine verrückte Kacke ist, muss man ehrlich mal so sagen. Jetzt, wie gesagt, darauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen mit dieser Sale-Geschichte. Heute habe ich mir Doom geholt für 19 Euro, weil ein Kumpel mir gesagt hat, eine der besten Solo-Kampagnen, ich bin kein Multiplayer-Fan, weil ich einfach zu schlecht bin. Das frustriert mich zu sehr. Aber ich spiele natürlich gerne diese Shooter. Allerdings leg ich dann ein bisschen Mehrwert auf die Solo-Kampagne. Und Titanfall 2 habe ich mir sowieso bestellt. Ich glaube, du und ich glaube, alle bei euch haben über Titanfall 2 Solo-Kampagne nur Bestes zu berichten gehabt. Und ich hab nie was Negatives gehört. Alle haben davon geschwärmt. Wie gesagt, Doom habe ich mir jetzt gezogen. Mediamarkt für 19 Euro kann man mal machen. Sogar mit Aufnäher und Poster. Wow. Wahnsinn. Geil. Und jetzt brauche ich dich noch mal. Weil ich habe noch 50 Euro PlayStation Network Guthaben. Okay. Und ich hab gerade gehört, du hast deine PlayStation angemacht. Ja, genau, weil ich meine jetzt auch mal angemacht. Ich muss jetzt die 50 Euro ausgeben. Da kann ich auch nicht warten, da bin ich einfach so. Wenn ich das hab, dann muss ich das direkt ausgeben, das Geld. Wahrscheinlich, ich kann gar nichts machen, mein Controller ist im anderen Raum. Du kannst einen Controller, dann spiel ich mal das Intro. Ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Mach ich mal schnell. Ja, spiel doch mal das Intro. Das ist ein Live-Audio-Let's Play. Auf geht's. Ich bin jetzt übrigens weg, ich höre dich gar nicht mehr. Beim Peschke auch erst nach einer Stunde das Intro eingespielt habe, aber ich drücke halt irgendwann immer auf Aufnahme, wenn ich der Meinung bin, Das Intro meinst du tatsächlich, Entschuldigung, ich dachte, du meinst das Intro bei Doom. Ich meine wirklich das Intro. Also, das passiert mir dann, dass ich dann das Anfangsgespräch schon so aufnahmewürdig finde, dass ich dann übers Intro hinweggehe. Und da hat mir einer geschrieben, dass er das eine Frechheit findet, wenn eine Stunde später das Intro kommt. So, sauber. Ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, weil ich das Intro gespielt habe, und werde dann eine extra Kapitelmarke für den Typen setzen, damit er da einstarten kann. Ja, jetzt pass mal auf. Jetzt bin ich hier beim Mega-Wochenendangebote. Schön. Also bei mir heißt das Mega-Weekend-Tilbad. Du hast ja wieder den ganzen Store gehackt. Das gibt's ja gar nicht. Mega-Wochenende-Angebote heißt es bei mir. Und ja, ich finde, da muss man echt mal... Also da gibt's ja bestimmt extra eine Werbekampagne oder eine Werbeagentur, die sich das hat einfallen lassen. Und da sage ich mal Hut ab. Also das ist wirklich gut angelegtes Geld gewesen, Sony. So, jetzt habe ich 50 Euro auf meinem, sozusagen, okay, im Budget. Die habe ich mir aufgeladen, weil auch das gab es diese Woche. Muss irgendwie nur 40 Euro bezahlen und kriegst dafür 50 Euro Guthaben. Und ich sagte jetzt mal immer, welche Spiele mich interessieren. So viele sind es nicht, keine Sorge. Und, okay, und du kannst ja dann so mal sagen, was du davon hältst. Also ja, geht gleich direkt los mit Battlefield 1 für 50 Euro. Habe ich noch nicht gespielt. Aber das ist noch nicht gespielt. Battlefield, ja, ist so ein Spiel, das immer relativ schnell vom Preis fällt, habe ich so das Gefühl. Ja, ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Also es ist, wahrscheinlich wird das noch ein bisschen länger für 69,99 am Start bleiben. Ist das ein Spiel, das muss man natürlich jetzt auch berücksichtigen, dass man gerne auf der Festplatte hat? Sprich, weißt du, also Doom oder so, das spiele ich halt jetzt einmal durch, oder Uncharted, und dann kann ich es eigentlich abgeben. Das brauche ich dann nicht weiter auf der Festplatte. Also das muss man ja auch noch so ein bisschen berücksichtigen. Also, ne, du sagst, du interessierst dich weniger für den Multiplayer, dann würde ich sagen, nee, Battlefield ist nicht der Place to be für dich. Ich meine, ich würde natürlich auch mal kurz in den Multiplayer reinschauen, ja, das mache ich immer. Und das sieht dann meistens so aus, dass ich so, weiß ich nicht, so 10, 15 Runden schon mitspiele und dann insgesamt einen Kill habe. und irgendwie noch hier beim Hochleveln bei 3 bin oder so, aber auch nur, weil ich dreimal im Team war, das gewonnen hat. Einmal hat mich sogar einer rausgeschmissen. Sauber. Ja, aber gut, es ist halt für mich zu schwer, weil ich zu wenig spiele. Du musst halt häufiger diese Shooter spielen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Es gibt dieses Jahr zwei echt super geile und zugängliche Shooter. Das ist einmal Overwatch. Fantastisch. Okay. Richtig geiles Spiel. Hab ich viel drüber gehört. Es ist wirklich so gut, wie alle sagen. Es ist unfassbar gut. Merke ich mir mal. Ist das geil. Und Titanfall 2. Ja, das ist ja schon bestellt bei so einem ominösen englischen Vertrieb, muss man sagen. Warte mal, ich sag dir mal, wie die Bude heißt. Du kennst dich ja da aus. Du kennst ja alle. Dieser Podcast wird präsentiert von? Von? Ja, definitiv nicht von Sony, weil definitiv nicht von Samsung Galaxy, weil das braucht so lange beim Laden, das Handy. Jetzt pass mal auf, die heißen Simply Games. Kenne ich nicht. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Da habe ich 22 Euro für Titanfall bezahlt. Ja, kann man machen. Wenn's nicht klappt, mein Gott. So, dann Watch Dogs 2. Ich war großer Fan, der einzige auf der ganzen Welt, der Watch Dogs 1 geil fand, übrigens. Ohne Spaß? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Watch Dogs 1 aber auch erst ein halbes Jahr später gespielt und dann gab's die ganzen Probleme nicht mehr. Und ich konnte darüber hinwegsehen, dass das alles nicht so geil aussah wie was auf der E3. Das war mir eigentlich scheißegal. Ich fand das Spiel großartig. Ich habe viel Spaß gehabt mit Watch Dogs. Ja. Also das ist gut. Watch Dogs 2 ist mehr von Watch Dogs 1 mit einer besseren Story, mit einem vernünftigen Charakter und mit einer interessanteren Welt. Ich habe gehört, dass man mehr auf Schleichen und so Wert legt bei Watch Dogs 2. Hast du davon was mitbekommen? Ja, du kannst auf jeden Fall. Also das Problem, was ich krass hatte mit Watch Dogs 1, war, dass du ja diesen fürchterlichen Müllmenschen Aiden Pierce gespielt hast. Diese Drecksau. Warte. Das muss ich schon wieder unterbrechen, weil das habe ich mir echt notiert. Über den hast du dich ja schon ausgelassen in eurem Podcast. Pixelburg heißt er übrigens. Ich hasse den. Pass mal auf. Ich sag dir aber, sag mal, Aiden Pierce und Alex Taylor ist doch eine Person, oder? Kennst du noch Alex Taylor von The Crew? Das ist doch dasselbe Arschloch. Ich muss es so sagen. Weißt du, wen ich meine? Ja, aus dem Spiel, ne? The Crew, ja. Das ist doch genau dieselbe. Wie kann man denn so einen Provokanten, wollte eigentlich Protagonisten sagen, aber das konnte ich gerade nicht, weil ich so aufgeregt bin. Das ist doch unfassbar, wie man solche Arschlöcher in Spiel zimmern kann. Oder? Ja. Wen fandst du schlimmer? Aiden Pierce. Aiden Pierce ist der Letzte. Ich wollte den von The Crew, wollte ich direkt, als ich da die erste Szene gesehen habe, wollte ich das Spiel einfach nur zerschlagen. Ich hab mir einfach gewünscht, dass das irgendwie einen riesen Twist gibt und der Typ direkt stirbt nach einer Minute und ich mit der Alten da weiterfahren kann. Na gut. Also Watch Dogs, du wolltest, glaube ich, nichts Positives über Aiden Pierce sagen. Ich hasse Aiden Pierce. Aber so eine Kack. Naja, also anders als im ersten Teil, wo Aiden Pierce ja einfach nur rumgelaufen ist und die Stadt quasi angezündet hat. Einfach, oh, da liegt ein Obdachloser. Kack auf dich, ich baller dich ab, weil ich Aiden Pierce bin. Das hast du bei Watch Dogs 2 definitiv nicht. Der Protagonist ist sympathisch und tatsächlich hast du auch das Gefühl beziehungsweise das Bedürfnis, mit ihm nicht unbedingt so Chaos anzurichten. Es spielt halt also mehr in dieser Hackerwelt dann, oder? Genau. Es ist thematisch mehr Hacker. Es ist thematisch einfach. Es nimmt sich nicht ganz so ernst, wie Watch Dogs 1 sich genommen hat. Es ist leichtherziger und vor allem ist diese Stealth-Mechanik, die du gerade angesprochen hast, echt krasser integriert in das Spiel. Also es ist leichter zu entkommen, es ist leichter rumzuschleichen, es ist leichter unentdeckt zu bleiben, weil du einfach so viele coole Tools hast und Gadgets, mit denen du rumlaufen kannst und mit denen du einfach Leute ausnocken kannst, anstatt sie umzubringen. Cooles Spiel. Aber es ist noch weit genug von dem Metal Gear entfernt. Das muss ich mal, ja. Was ich phänomenal finde, super schön finde, und ich fand auch diesen Teaser, den es da gab, bevor Metal Gear 5 war es doch, erschienen ist, fand ich auch großartig, aber ich kann so ein komplettes Metal Gear nicht durchspielen, das ist mir zu viel Geschleiche und so, das ist nicht meine Welt, obwohl ich es wunderschön finde und wenn man dann auch mal ballern darf, ohne direkt zu sterben, macht's auch Spaß. okay, also das habe ich mir mal notiert, 45 Euro ist natürlich noch ein Preis, ist es da richtig, dass das Spiel schnell vom Preis fallen wird? Ich würde damit rechnen. Watch Dogs 2 hatte jetzt nicht den Launch, den Watch Dogs 1 hatte. Und wahrscheinlich wird es nach dem Weihnachtsgeschäft einfach noch mal ein bisschen im Preis sinken. Und auch ein Spiel, das man nicht unbedingt auf der Festplatte braucht. Nee, nicht wirklich. Also es ist für die Weihnachtszeit ein sehr schönes Open-World-Spiel, das man einfach so wegulken kann. Gut. So ulkig ist. Jetzt kommt was, das ist ein bisschen so thematisch, trifft es eher so den Oldschool-Fan. God of War 3 gibt's hier für 8,49. Ja. Und auch da wurde mir gesagt, Alter, das Spiel ist der absolute Hammer, macht viel Spaß und für 8,49 machst du da nichts falsch. Ich glaube, God of War 3 ist der beste God of War-Teil. Das ist natürlich jetzt für mich, der noch nie einen gespielt hat. Dann hau rein, Alter. Das ist echt nicht schlecht. Kratos ist ein super geiler Protagonist. Es macht Spaß, rumzumetzeln. Du bist halt ein Gott des Krieges. Ne? Du hast wahrscheinlich schon mal irgendwas von diesem Spiel gesehen. Du läufst rum, du knallst auf deine Buttons. So eine übliche God of War Session hört sich dann eher so an. Und du juckelst da einfach rum und tötest riesige olympische Götter. Und das fühlt sich episch an, es fühlt sich geil an, es macht Spaß. Und für 8,49 Euro, super geil. Okay, also es hat sich gerade eben so angehört, wie wenn du hier WWE 2K17 spielen würdest oder sowas. Ja. jetzt kommt wieder was, das wird dich schocken. Aber ich war der einzige Mensch, der Watch Dogs gut fand und Far Cry 4. Dementsprechend fand ich auch Far Cry Primal gut. Beziehungsweise würde mich interessieren. Was sagst du dazu? 21,99 Euro? Far Cry 4 war doch super geil. Aber viele haben zu mir gesagt, oh, voll der Dreck da mit dem... Was? Ja, also ich fand's auch, ich fand's super. Ich habe alles gemacht, was man machen konnte. Die ganze Map da leer gemacht, das mache ich eigentlich selten bei Open World. Ich fand's auch nicht zu open-worldig. Also ich habe mich nie verloren gefühlt in dieser Welt, sag ich jetzt mal. Mhm. Also ich habe es auch genossen, das Spiel. Also Far Cry Primal habe ich tatsächlich nie richtig krass gespielt in diesem Jahr. Das ist ja rausgekommen. Mhm. Aber René hat es von Pixelburg hat das gespielt und der war nicht begeistert, sagen wir mal so. Der fand's okay. Das Spiel hatte aber wohl einige technische Probleme und wusste jetzt auch nicht zu begeistern. Wenn man das Spiel nicht als Vollpreistitel, sondern eher als Bonus-Episode in diesem Far Cry-Universum sieht, dann ist es, glaube ich, ganz nett. Aber als 21 Euro. Ja gut, nee, hat schon gestrichen. Wobei, bei René bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich auf seinen auf seine Bewertung hören kann, weil er ist so ein großer Pokémon-Fan und das verstört mich immer. Ich bin halt absolut kein Pokémon-Mensch. Ja, und Dito. Ja, ihr habt ja so relativ ausführlich in der letzten Ausgabe über Pokémon gesprochen, was mir wiederum sehr gut gefallen hat, weil ich überhaupt keinen Zugang zu diesem Thema habe. Und allein die Namen und so, es ist für mich, ich habe das gar nicht gewusst, ob das jetzt Satire ist, was ihr da macht, oder ob das ernst gemeint ist. Also er hat sie ernst geguckt die ganze Zeit. Ja, ich kenne ja viele, die so auf Pokémon abgehen, und ich weiß bei manchen immer nicht, machen die das jetzt, um ja sich über die es wirklich gut finden, lustig zu machen, oder meinen sie es ernst? Also es ist ganz schwierig für mich. Gut, aber Ding fliegt jetzt erstmal raus hier. Far Cry, das wird nicht gekauft. Jetzt kommt ein Bundle für 25 Euro Batman Return to Arkham. Ich habe Arkham Knight gespielt, das fand ich auch gut. Und es gibt ja diesen Bundle vom ersten und zweiten Teil, der ja auch nicht schlecht sein soll, aber wenn der jetzt grafisch extrem abkackt im Vergleich zu Arkham Knight, dann kannst du es direkt als Kacke abstempeln von mir aus. Du hast Arkham Asylum gespielt? Nee, ich habe nur das letzte, das war doch Arkham Knight. Ja. Mit dem schlechten Batmobil. Es kackt jetzt nicht grafisch ab, aber das, was ich damals zum Release dieses Spiels, also der Return to Arkham, gesehen habe, war, dass die Spiele in dem Remake jetzt tatsächlich schlechter aussehen als im Original. Ich weiß nicht, wie sich das behauptet hat. Allerdings würde ich sagen, Batman Arkham Asylum, auch vor Batman Arkham City tatsächlich, ist eins der besten Spiele der letzten 15 Jahre. Okay, ich sag, das wirklich 15 Jahre. Das ist ein ultra fettes Spiel, das sich wirklich lohnt. Und wenn man Arkham City noch dazu kriegt, für 24,99 ist das kann man eigentlich nicht machen. Okay, es dauert heute noch ein paar Stunden, der Podcast, merke ich schon. 24,99 ist mal aufgeschrieben. Ich mache das hier noch mit Kugelschreiber und in dem Fall der neue Sky Plus Pro, die beste Sky Plus App aller Zeiten. Handzettel, da schreibe ich drauf. So, Just Cause 3, 20 Euro. Just Cause ist für mich immer so ein Titel, ich sehe das und denke so, oh, habe ich Bock drauf, aber da kann ich kein Geld für ausgeben. Das ist immer so irgendwie, ja, bin ich mir so unsicher. Was sagst du zu Just Cause 3? Macht das so viel Spaß, dass es 20 Euro rechtfertigen würde und Speicherplatz auf meiner PlayStation einnehmen dürfte? Wenn du sagst, Explosionen sind das Geilste am Wrestling, dann ist Just Cause genau das Richtige für dich. Es ist übertriebener Quatsch, es ist ganz, ganz großes Explosionskino, es ist richtig geil. Kommt auch mal in die Verlosung. 20 Euro nicht zu viel? Also, oder nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt okay. Nicht. Spaßiges Spiel. Gut, hab ich vielleicht ein bisschen eintönig auf die Dauer, aber vor allem so ein Spiel, das man immer mal wieder anmacht, ist es, glaube ich, ganz geil. Ich habe letztes Jahr letztes Jahr, als es rauskam, unheimlich gerne die Let's Plays dazu angeguckt. Also es ist einfach unterhaltsam, das ist auf jeden Fall. Und vielleicht ist es auch für so jemanden wie mich, der einfach die Mühle mal kurz anschmeißt und eine Stunde spielen möchte, vielleicht ist es auch perfekt, um nicht immer wieder neu reinkommen zu müssen, so in die Story, weil es eigentlich nebensächlich ist. Ja, genau. Star Wars Battlefront fand ich die Beta so toll, aber es ist halt ein Multiplayer, wa? Kann ich nicht kaufen. Ich fand Star Wars Battlefront scheiße. Ich glaube, ich war auch der einzige Mensch auf der Welt, der das scheiße fand. Na, hat mir gar halt keinen Spaß gemacht. Mir haben sie halt alle gesagt, das ist perfekt für dich, weil das nicht so anspruchsvoll ist, also mit den Waffen und Abballern und so. Und ich hatte auch da wirklich in der Beta-Phase große Erfolge. Also ich habe da schon mal 4 Leute in einer so einer Session erledigt. Sauber. Ja, da flogen bei mir die Fetzen. Ich glaube, wenn du jetzt versuchst, in das Spiel einzusteigen, dann wirst du sofort in den Boden gestampft. Okay, ich hab verstanden. 15 Euro sind zu viel. Ja. Gut, ist raus. NBA 2K17 kann keiner spielen, der eine normale Hand hat. ja, habe ich auch probiert, geht nicht. Es ist einfach mit einer normal angeordneten Hand nicht möglich. Also es ist, was ginge, wäre, wenn man sich praktisch die Hände überkreuzt und dann so einen Controller in die Hand nimmt, das geht. Aber ein normaler Mensch kann dieses Spiel nicht spielen. So, das ist alles Dreck hier. So, jetzt kommt noch was mich interessiert. Und zwar das berüchtigte, muss man in dem Fall sagen, Triple Pack von Assassin's Creed. Ja, Unity, Syndicate und Black Flag. Da sind zwei geile Spieler dabei. Black Flag und Syndicate, oder? Richtig. Ist Unity noch nicht gesund gepatcht? Das macht das Spiel nicht gut. Ach, scheiße. Das war nicht das einzige Problem an dem Spiel tatsächlich. Also es war jetzt nicht grotesk scheiße oder sowas, aber es ist auf jeden Fall kein gutes Beispiel für ein Assassin's Creed-Spiel. Aber für Black Flag und für Syndicate lohnt sich das. Okay. Rechne 15 Euro pro Spiel, dann bist du glücklich. Und Unity kann man ja trotzdem mal anspielen, weil ich war von Unity so begeistert 2014 oder 15 auf der E3, wo sie das gezeigt haben. Und die Story hat mich auch irgendwie so ein bisschen angesprochen, weil ich ja selber auch so, und ich bin ja auch so ein Typ gewesen, der viel durch das alte Paris gewandert ist. Aber sei es drum, also das ist auch mal gebucht. Dann haben wir hier noch, also ich habe ja immer Bock auf diese, ich falle immer wieder drauf rein, auf WWE 2K17 oder 16 oder sonst irgendwas, aber sag dann doch, nee, ist Quatsch. 2K17 ist das beste Spiel seit Jahren, tatsächlich. Also für 40 Euro? Ja, 40 Euro ist vielleicht, weiß ich nicht. Vor allem, wenn du jetzt gerade wieder einsteigen willst in Wrestling, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay. Es macht super viel Spaß, ist cool. Ich schreib's mir mal auf. Aber es ist halt Wrestling, ne? Du kennst das Spiel im Zweifel. Ja, klar, das ist ja eben das, was mich so stört, dass ich tierisch Bock darauf habe, mir dann die Spiele immer kaufe und wirklich nach 5 Minuten habe ich eigentlich genug gesehen. Das ist jedes Mal so gewesen. Ich meine, ich fand die Geschichte, die sie vor 2 Jahren, glaube ich, gestartet haben mit NXT, wo du so durch dieses Programm läufst und so und dich hocharbeiten kannst, fand ich noch reizvoll. Dann gab's auch mal schöne Storyline-Modus und sowas. Ja, aber ich habe mich immer wieder geärgert, wenn ich es gekauft habe. Also, abwarten. Ja. Jetzt kommt's aber wahrscheinlich, jetzt wirst du direkt sagen, musst du dir holen, Hitman, komplette erste Staffel für 30 Euro. Ja, ich spoilere jetzt einfach mal einen kleinen Teil des Game of the Year Podcasts von Pixelburg. Es wird wahrscheinlich ich weiß nicht, wir haben da tatsächlich noch gar nicht drüber geredet, aber es wird wahrscheinlich das Pixelburg Game of the Year werden. So, was halt mein Gefühl sagt. Das sagt halt mein Gefühl. So, das was ich gerade lese in unserer WhatsApp-Gruppe ist, die Leute, die sich das jetzt gekauft haben, sind hellauf begeistert. Die Leute, die das Jahr über gespielt haben, das sind Tim und ich, sind hellauf begeistert. Wenn es nicht mein Game of the Year wird, dann wird es auf jeden Fall in der Top 3 sein. Aber es ist einfach, es ist ein geiles Spiel. Und es ist so, wir sind ja bei unserem gemeinsamen Game of the Year, da suchen wir immer nach dem größten gemeinsamen Nenner, nach dem Kompromiss in Anführungszeichen. Und ich glaube, Hitman ist es in diesem Jahr. Es ist super geil. Es macht so viel Spaß. Ist es nicht so viel rumgestealth oder so? Überhaupt nicht. Okay. Genauso wie Just Cause nimmt sich Hitman überhaupt nicht ernst. Du musst dieses Spiel spielen und sehen, dass das Spiel dich die ganze Zeit anzwingen kann und sagt, na, willst du nicht? Hä? Und dann ist es geil. Also du darfst es nicht ernst nehmen. Okay. Das heißt, Stealth ist am Anfang wichtig. Versuch es so zu schaffen, wie ein echter Hitman es machen würde. Wenn es nicht funktioniert, dann baller alles kaputt. Benutz die lustigsten Möglichkeiten, um die Leute um die Ecke zu bringen und macht hier die witzige Mordsession draus. Und du hast ja, glaube ich, auch die Möglichkeit, irgendwie so ein Ding zuzuschalten, so ein Wegweiser, der dir den sinnvollsten Weg vorgibt oder so. Genau, also das ist defaultmäßig an. Du kannst halt Möglichkeiten oder Opportunities anhaben, die dir den Weg zum sicheren Mord zeigen. Ja, also 30 Euro meinst du auch, ja, kann man sich auf jeden Fall geben und vor allem, also würdest du mir eher raten, das ganze Ding auf einer Disc zu holen oder sagst du, nee, kannst du ruhig auf Festplatte legen, weil das spielt man später auch nochmal. Das kannst du ruhig auf Festplatte haben. Okay. Also wie ich empfehle dir, spiel das Spiel, spiel's mit den Indikatoren an. Lass dich durch so ein Level leiten, lass dich durch jedes Level einmal durchleiten, mach das so, wie das Spiel dir es vorgibt und dann hast du da deinen riesigen Mordbaukasten und kannst dir die Leute so töten, wie du willst. Das klingt gut. Ja, dann musst du deine eigene Geschichte erzählen. Mach Witze draus. Das klingt gut. Ich habe jetzt hier auch noch Destiny. Kannst auch Leuten deine Aprikosensammlung zeigen. Haha. Also, ach so, können da Leute meinen Weg verfolgen? Oder muss ich das dann? Nee. YouTube.com/pixelburg. Ach, okay. Du hast, glaub, stimmt, du hast das ja gespielt, auf genau. Pixelburg. Ah, ja, ja, müssen wir mal reingucken. Destiny, diese Collection-Geschichte. Hau ab mit Destiny. Okay, echt. Das ist auch mein Eindruck gewesen, als ich das erste Destiny gespielt habe, aber man weiß ja nie, was sich so tut. Jetzt, ich meine, hier wird mir der Preis in die Quere kommen, weiß ich eh schon. Ich bin halt Mafia 2-Fan gewesen, deswegen, egal was alle Leute sagen, ich möchte Mafia 3 irgendwann spielen, aber für 45 Euro ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich halte echt sehr große Stücke auf Mafia. Das gibt's doch nicht, ich drehe ja mal irgendwann durch. Jeder erzählt mir was anderes. Ich weiß nicht, ich habe Mafia 3 noch nicht durchgespielt. Ich werde es jetzt aber auf jeden Fall über die Weihnachtszeit durchspielen. Es ist auch tatsächlich ein heißer Anwärter auf Game of the Year. Es wird wahrscheinlich nicht in meiner Top 3 sein, wahrscheinlich aber in der Top 5. Es ist ein cooles Open-World-Spiel, das eigentlich keine Open-World braucht. Und es erzählt eine super wichtige Geschichte für Videospiele. Und was ist mit den großen Kritikpunkten, die Leute bislang hatten, so die KI der Gegner und wie es halt optisch so aussieht mit diesem orangenen Ton, war es doch, glaube ich, irgendwie so Gelbstich oder was da das Problem war, weiß ich jetzt gar nicht. Scheiße, ja, es spielt in den 50ern und es fühlt sich so an wie ein 50er-Jahre-Mafia-Film und da gehört für mich auch so ein kleiner Sepia-Ton mit rein. Ja. Die KI der Gegner ist nicht ideal, aber du wirst schon herausgefordert. Okay, also das heißt, das, was man, ich habe halt so Schreckensvideos gesehen, sage ich jetzt mal, dass sich einer praktisch hinter so einer Ecke versteckt und wirklich jeder der Gegner in relativ kurzen Zeitabständen dann bei dir einmal vorbeiläuft und du kannst den hinterrücks töten und kannst so relativ leicht deine Gegner ausschalten. Und ich weiß, dass ich so nicht spielen müsste, aber das kotzt mich irgendwie schon an, ja, dass es dann so ist. Also da läufst du nicht automatisch rein, das musst du dir schon so zurechtlegen. Du musst die Leute dahin locken, wenn du willst, dass sie alle an dir vorbeilaufen. Aber ja, klar, wenn da eine Leiche liegt, dann gehen sie erstmal zu der Leiche und denken sich nicht, oh, vielleicht bin ich ja jetzt gleich dran oder sowas. Also die sind nicht klug, sondern laufen bereitwillig in deine Falle rein, wenn du eine stellst. Und der Preis 45 Euro, eher noch ein bisschen warten, oder? Ich würde sagen, wenn es gibt genug Alternativen jetzt für dich. Ja. Hitman ist wichtiger als Mafia 3. Okay, das ist gut zu wissen. Für dich jetzt. Allerdings, ne, wie gesagt, Mafia 3, super geile Story. Mega wichtig, vor allem. Das ist sehr gut, dass ich das weiß, weil vielleicht gibt's ja dann irgendwie hier im Adventskalender oder so nochmal Mafia für einen schmalen Taler. Ja. Jetzt kommt, weiß nicht, ob das so dein Genre ist. Ich bin ein sehr großer Autorennspielfreund. Ja. Dirt Rally, 19,99 €. Absolut, das ist bei mir auch auf der Liste. Ich muss dazu sagen, ich weiß, dass die absoluten Cracks sagen, kannst du eigentlich nur mit einem Lenkrad spielen. Ich war aber auch jemand, der Project Cars mit dem Controller gut fand. Ich habe mich auch tierisch geärgert, wenn ich dann beim Lenken dann so nur so ganz leicht mal versehentlich, weil ich mich anders hingesetzt habe, leicht verrissen habe und dann direkt so eine komplette Nürburgring-Runde zerschrottet habe, weil du darfst ja nicht außen rausfahren, da drehst du völlig am Rad. Also du bist auf der Geraden und denkst, oh, okay, ich kann mich kurz mal irgendwie richtig hinsetzen und dann, es ist so feinfühlig gewesen und es war der erste Moment. Ich habe eigentlich alle guten Rennspiele auf der PlayStation 4 bis dann gekauft, aber es war der erste Moment, wo ich über so ein Dreckslenkrad nachgedacht habe. Ja. Aber so blöd war ich dann doch nie. Also so Dirt Rally für ein 20. Hast du irgendwas? Kauf dir Xbox One, Spiel Forza Horizon. Das ist jetzt der zweite, der mir das sagt. Okay. Ich kann nichts zu Dirt Rally sagen, tatsächlich. Das habe ich nicht gespielt. Aber die Dirt-Spiele in der Vergangenheit waren immer sehr, sehr zufriedenstellend und geil. Ja, die alten, ja, die fand ich auch gut, aber man kann es, glaube ich, nicht ganz vergleichen, weil das hier mehr auf Simulation aus ist, das Dirt Rally. Und das andere war ja eher mehr so wie Forza Horizon eben. Die alten Dirt-Dinger, die waren schon fett, das stimmt. So Call of Duty und so, das kann ich nicht spielen. Die Kampagne von Call of Duty Infinite Warfare ist richtig fett. Infinite Warfare ist das neue. Ja, 50 Euro ist mir zu teuer. Die Advanced Warfare, war das die mit Kevin Spacey, die Nummer? Ja, total geile Kampagne. Ja, fandst echt? Du? Nee, weiß ich nicht, frage ich jetzt gerade. Ja, fand ich total geil, war richtig fett. Also die letzten beiden Spiele, ja, 20 Euro kann man machen für den Singleplayer. Ja, okay, kann man machen. Auf, ja. So, noch hier, ja, Formel 1 2016 kann ich mir nicht kaufen, das ist 30 Euro, das ist mir noch zu teuer, das fällt relativ schnell im Preis. Okay. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Spiel, meistens hole ich mir das so kurz nach Neujahr, Februar rum, oder was heißt meistens, letztes Jahr war es so, und dann zocke ich da wirklich jedes Rennen in Komplettlänge mit komplettem Training, ohne Fahrhilfen und alles durch. Da kann ich mich auch richtig reinsteigern. Sitze ich da vier, fünf Stunden davor und habe auch richtig Bock drauf. Nach 3 Monaten ist dann alles verflogen. Jetzt mal eine kurze Off-Topic-Frage. Mein Lieblingsspiel auf der PlayStation 4 ist Infamous Second Son. Ja, ist jetzt wahrscheinlich, jetzt wirst du mit der Nase rümpfen, aber ich fand's unfassbar toll. Hab's sehr, sehr gerne gespielt. Gibt's da irgendwie Gerüchte, dass es da mal einen nächsten Teil gibt, irgendwie? Ich glaube, nach First Light war da erstmal Ruhe. Und, ich hab nichts im Kopf. Ah, fuck, das ist, ich fand das. Ich glaube, es hat sich nicht schlecht verkauft, da gibt's bestimmt was. Da gab's doch auch für die Xbox noch so was Ähnliches dann, der so eine Rock'n'Roll-Grafik dann. Wie hieß denn das nochmal? Oder auch so rumskaten konntest durch. Was ich meine. Fantastisches Spiel. Warum fällt mir der Name gar nicht ein? Ich habe es auf der E3 gesehen, 2015. Ja. Mir fällt es auch nicht mehr ein. Da hat er auch so eine Jeansjacke an, hinten sowas drauf. Getackert und so. Fand ich auch toll. Naja, irgendjemand wird. Ich find's raus. Ich weiß es gleich. So, jetzt bin ich aber hier durch mit meinen Spielen, die zur Auswahl stehen. Und die Auswahl ist wirklich sehr jetzt also zusammengeschrumpft auf Hitman. Hitman ist für mich eigentlich jetzt gebonkt mit 30 Euro. Da habe ich noch 20 Euro übrig. Also Hitman, das umkreise ich jetzt hier sogar mal live. Das heißt schon was. Also Dirt Rally hast du gesagt, nee, lieber nicht. WWE 2K16 fällt raus, zu teuer. Watch Dogs zu teuer. God of War, ja, lass ich den Mutti für bezahlen. Batman, 24,99. Just Cause 3, 30 Euro. Und Assassin's Creed, 30. Also Assassin's Creed würde ich jetzt auch mal rausstreichen. Ja. Einfach, weil Unity offensichtlich die Gaming-Welt beleidigt. Bleibt übrig Call of Duty für 19,99. Kevin Spacey Edition, sage ich jetzt mal. Just Cause 3. 1999 und komm, Batman nehme ich auch noch mit rein. Den Fünfer, den zahle ich noch aus dem Taschengeld. Und Batman. Also zwischen den dreien muss ich mir jetzt entscheiden. Batman, Just Cause und Call of Duty. Wenn ich Hitman nehme. Das nehme ich. Batman, Just Cause, Call of Duty. Ich würde sagen, nimm Hitman. Also Hitman nimm's ja. Hitman ist drin im Warenkorb. Hitman, nimm Hitman und wegen der Abwechslung Call of Duty. Batman ist halt auch, ne, Open World, so ein bisschen. Da weiter einkaufen? Ja. Hast du im Zweifel auch genauso viel zu tun. Und du schleichst halt auch rum, was du im Zweifel bei Hitman genug getan hast, bevor du rumgeballert hast. Batman ist cool, aber ja, ich glaube, du wirst mehr Spaß damit haben, wenn du gleichzeitig auch noch abwechselnd zu Call of Duty wechseln kannst und die geile Story da erleben kannst. Das vom letzten Jahr ist ja nicht hier im Sale, habe ich nicht gefunden, war. Das war sollte ja auch angeblich ganz gut gewesen sein. Das was waren das hier nochmal? Dings 3, Black Ops 3. Ja, ja, ja. Es war auch gut, oder? Ja, doch tatsächlich. Ist das mit im Sale? Mal kurz gucken hier. Nee, ich finde Call of Duty Ghost, da sollte jeder Mensch auf der Welt für immer einen riesigen Bogen drum machen. Nee, ist nicht mit drin. Okay, also Call of Duty für 19,99 habe ich auch noch im Warenkorb. Ich drücke jetzt nicht auf Download, weil nicht, dass hier Skype zusammenbricht. Was ist denn jetzt? Ah, hier ist es. Oh, mit Exo-Zombies. Wahnsinn. Sunset Overdrive. Sunset, ja, genau, das war's. Das hat mich auch immer sehr angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Geiles Spiel, richtig geiles Spiel. Mega viel Spaß gemacht, aber der Name ist leider nicht im Gedächtnis geblieben. Nee, das nicht. Aber da habe ich immer so gedacht, hoffentlich erscheint das noch auf PlayStation. Aber naja, kann ich alles haben. So, siehst du, hast du mir geholfen, die richtigen Spiele zu finden für wahrscheinlich dann fürs Frühjahr 2017. Für hoffentlich. Ja, so, pass auf, jetzt habe ich ja noch, ich hatte gerade noch, ach genau, das mit den Spielen, das interessiert mich auch noch. Du kaufst ja du hast ja früher wahrscheinlich mehr Spiele gekauft als jetzt, weil du jetzt das ein oder andere Muster ergattern kannst. Hm. Und das will mir nicht in den Kopf, dass es in dieser Gaming-Welt Also es ist fast schon ein Faszinosum. Die Leute bestellen sich erstens Spiele vor und wissen noch gar nicht, wie die Spiele sind. Und es ist ja nicht so, dass in der Regel jedes Spiel so funktioniert, wie es beworben wird, sondern meistens ist es genau andersrum. Und dann sind sie auch noch bereit dafür, 70 Euro zu bezahlen, obwohl sie wissen, dass das Spiel 2-3 Monate später für ja 20-50% günstiger zu haben ist. Mhm. Erklär mir das. Ich verstehe es einfach nicht. Das mit dem Vorbestellen kann ich dir beim besten Willen nicht erklären. Ich glaube, es ist der Reiz, als erstes dabei zu sein. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Erklärung für den Preis. Ist das wie beim Autobahnfahren, dass jemand immer Erster sein will, aber nie Erster sein kann? Ja, genau. Okay. Ja, also ich weiß nicht, die Leute, die Spiele vor... Es ist... GameStop, Marketing und Co. haben in den letzten Jahrzehnten echt sehr viel dafür getan, dass die Leute dahin erzogen worden sind, alle Spiele vorzubestellen. Full Disclaimer hier, ne? Ich habe meine Zeit lang bei GameStop gearbeitet. Mhm. Ich habe jetzt aber nicht unbedingt viele gute Dinge darüber zu erzählen. Diese Vorbestellkultur ist einfach total schädlich, weil ne, du schmeißt deine Kohle einfach irgendwie in den Wind und sagst, ja, hoffentlich wird dieses Spiel gut und am Ende bekommst du Scheiße. Und dann passiert sowas wie mit No Man's Sky. Was war das Problem? Habe ich nicht mitbekommen? Also, No Man's Sky war, glaube ich, einer der heiß erwartetsten Titel dieses Jahres. Das war unnormal. Die Leute haben erwartet, das ist das Spiel, das alle anderen Spiele beendet. No Man's Sky war halt so ein Weltraum-Exploration-Spiel, also ein Spiel, in dem du rumfliegen kannst, in dem du unendlich rumfliegen kannst. Ein Universum, das sich quasi immer wieder selbst erfindet und am Ende war es nicht mal die Hälfte der Versprechung. Stimmt doch, das habe ich doch mitbekommen. Jetzt mit diesem Weltraum-Ding, das war auch ewig lang in der Entwicklung. War das nicht so, dass es da immer wieder schon Verschiebungen ohne Ende gab? 2-3 Jahre war das, glaube ich, in der Entwicklung. Dann, also länger als geplant. Da gibt's doch dann noch irgend so einen Titel, dann meine ich was anderes, der schon seit Ewigkeiten so immer wieder auftaucht, das soll immer irgendwann kommen und wie hieß denn das? Das ist so ein Typ. Last Guardian. Nee, das ist ja also so ein Schwachsinn, habe ich noch nie gesehen. Da habe ich mal einen folgt auf Twitter, weil er gesagt hat, er muss jetzt anfangen zu heulen, weil es auf der E3 vorgestellt wurde. Ich hab gedacht, du hast doch nicht mal Tassen im Schrank. Das ist ein Hundedrachen und du drehst ja am Rad. Du hast doch nicht mal alle. Also, kann ich nicht akzeptieren. Tut mir wirklich leid. Erwachsene Männer, die anfangen zu heulen, wenn ein Babydrache im Fernsehen gezeigt wird. Das geht nicht. Also, meinst du Star Citizen? Ja! Ah. Das war's. Wie heißt der Typ, der da als bekannter Name vorne weggeht? Chris Roberts? Lady in Red. Glaube ich. Hat er nicht Lady in Red gesungen? Burke war das. Chris Roberts hat Wing Commander gemacht und ist deshalb. Star Citizen war es, absolut. Immer wenn ich darüber was sehe, bin ich total begeistert, aber dann wird eigentlich im selben Atemzug immer gesagt, da warten alle schon ewig drauf und eigentlich gehen viele davon aus, dass das Spiel nicht den Erwartungen standhalten kann. Das meinte ich. Ja, okay. So, aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Videospiele. Videospiele kosten eigentlich viel zu wenig dafür, was sie sind. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, was Videospiele eigentlich sind, wie viel Zeit da reinfließt, welche Kohle da investiert wird. Es kommt halt auch drauf an. Also, da gebe ich dir recht, wenn du ein Spiel findest, was dir Spaß macht, ist es eigentlich deutlich mehr wert als 70 Euro. Mhm. Andererseits, wenn du ein Spiel kaufst, das dir nicht das gibt, was du erwartest, ja, dann ist es halt so frustrierend, wenn du so viel Geld, selbst wenn es nur 20 Euro sind, ausgegeben hast. Das ist für mich das Problem. Und bei einem Film, um das jetzt mal zu vergleichen, hast du halt immer noch zum einen das Ding, dass du nicht so viel Zeit investiert hast und natürlich auch nicht so viel Geld. Mhm. Deswegen kann ich mich eher damit anfreunden, da mal einen Fehlgriff zu tätigen. Ja, okay. Aber weil Spiele, ich weiß nicht, ich finde dieser Vergleich, der hinkt eigentlich total an sehr vielen Stellen, aber der bringt das Ganze relativ gut in eine Balance. Gehst du ins Kino, bezahlst du bestimmt 13 Euro für dein Ticket mit 3D-Brille und bekommst 2 Stunden Unterhaltung. Kaufst du dir ein Spiel für 70 Euro, dann bekommst du mindestens 7 Stunden Unterhaltung und bist ungefähr bei der gleichen Preis-Leistungs-Klasse. Und ich kann es dann auch noch unendlich oft wiederholen. Genau, du kannst es unendlich oft wiederholen. Du hast den Multiplayer, du hast so viele Möglichkeiten, dir noch mehr Spaß aus dem Spiel rauszuholen, was dir einfach ein Kinofilm in der Art gar nicht bieten kann. Und wenn du dir dann anguckst, was in der Entwicklung eines solchen Videospiels drinsteckt und wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Manpower da reinfließt, dann ist es eigentlich verwunderlich, dass Spiele noch lange nicht 100 Euro erreicht haben, was die Preise angeht. Was denkst du, wo ist so die Grenze? Also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, was ist das nächste große Spiel, das jetzt rauskommen soll, auf das alle warten? Gibt's da irgendwas? Star Citizen, nee, was kommt denn nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres raus? Ich glaube, Final Fantasy 15 kommt dieses Jahr noch raus dann kommt Last Guardian auch noch raus dieses Jahr. Okay, sehen wir mal Last Guardian. Da weiß ich schon, dass das so viele sehr erwarten und ich denke mal, es wird ja auch 60, 70 Euro kosten. Mhm. Jetzt würden die sagen, na, weißt du was, in das Spiel, da floss ja so viel Entwicklungszeit rein. Es kostet jetzt 120 Euro. Wäre das dann ab sofort, wäre das direkt ein Rohrkrepierer oder meinst du, die Leute sind bereit, nach oben hin sich ja weiter zu entwickeln? Die Leute sind definitiv bereit, so viel Kohle auszugeben. Das merkst du schon alleine daran, dass es jetzt digitale Deluxe Editions gibt, in denen irgendwelche, in Anführungszeichen, zusätzlichen Editionen oder Missionen mit drin sind, die dann einfach nochmal 10 Euro mehr kosten. Das siehst du daran, dass die Leute immer mehr und mehr Geld für Special und Collectors Editions ausgeben. Nur weil da irgendeine kleine Pappfigur mit dabei ist, kostet das Spiel dann plötzlich 120 Euro. Ja, das ist auch. Also es wird so über die Hintertür, wird da eine riesige Preiserhöhung eingeführt. Auf der einen Seite sehe ich das natürlich sehr, sehr kritisch. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie viel, also ich sehe, wo sich die Marge reingeholt werden muss. Mhm. Weil sie dieses Spiel erstmal nicht so teuer machen können, weil die Mehrheit nicht bereit wäre, dann, also einfach nur für das Spiel so viel Geld zu bezahlen. Ja, die Last Guardian Collector's Edition kostet bei Amazon gerade 299,99 Euro. Was ist dabei? Ein kleiner Aschenbecher, wo dieses Ding drin ist. Geil. Mit diesem Ding und ein kleines Buch. Das frage ich dich jetzt gleich mal, weil ich ja so abfällig direkt über Last Guardian gesprochen habe. Ja. Du bist ein absoluter Gaming-Nerd. Ist das für dich sowas, was wirklich Emotionen hervorruft? Nein. Ist das für die Leute, die du so kennst und die du, sag mal, so einschätzen würdest wie dich, also sehr, sehr gaming-affin sind, ist das da so im breiten Kreisen das Spiel, das Emotionen hervorruft? Halb und halb, glaube ich. Okay. Wenn ich mir den Pixelburg-Podcast angucke, dann sehe ich, dass René sehr interessiert ist an diesem Spiel und dass der auch sehr blutig auf dieses Spiel wartet, also mit blutigen Fingernägeln. Und ich sehe, dass Tim genauso wie ich mit den Schultern zuckt und sagt, okay. Das ist für das. Mich. Übrigens, bei mir kostet die Collector's Edition nur 129. Soll ich die gleich bestellen? Nicht für mich, danke. Nee, aber das ist auch komisch. Bei dir 2,99? Nee, 100, habe ich 290 gesagt? Ja, vielleicht habe ich auch irgendwie einen Zahlendreher beim Zuhören selber geschafft. Also bei mir kostet sie auch 130 Euro. Ja, genau, 130. Ja, aber das ist für mich wirklich was, also dieses Last Guardian-Ding, ich habe immer davon gehört, so, ja, also gerade, wie heißen die, IGN Team News Ico. Oder so. Achso. Ja, da haben die immer davon gehört, da habe ich immer mal wieder so ein Hint mitbekommen hier. Vielleicht wird ja auf der E3 Last Guardian vorgestellt, zwinker, zwinker, bevor das vorgestellt wurde 2015. Hm. Und ich dachte immer schon so, was soll denn das sein? Und irgendwann habe ich halt auch mal so im Netz rumgeguckt und irgendwie vor Millionen Jahren wurde das mal so angeteased und alle hatten da Bock drauf. Und als sie dann letztes Jahr die Präsentation da gezeigt haben und dieses bisschen Gameplay da, da dachte ich mir so, das sieht aus wie so ein 899 Titel. So, was weiß ich, so Last Light oder keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen. Irgendwie so ein Gedöns halt. Ja. Aber nichts, was, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ein Vollpreisspiel sein soll. Mit Story und alles so. Ich bin niemand, der diese Fantasy-Welt prinzipiell ablehnt. Ja, für mich ist auch Game of Thrones absolut der Shit zum Beispiel. Kann man ja schon so auch ich sag, weißt du, also jemand, der jetzt nichts mit Fantasy anfangen könnte, hätte ein Problem mit Game of Thrones, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl die Titten ausgleichend sind für so Sachen. Aber es ist halt für mich wirklich nicht nachvollziehbar, wo dieser Hype herkommt. Ich meine, das ist, gibt's da noch irgendwie geleaktes Footage, das einen geil machen könnte auf das Spiel oder so? Oder ist es Vorgeschichte. Einfach nur Vorgeschichte des Teams, also weiß ich nicht, The Last Guardian ist ja das dritte Spiel vom Team Ico nach Ico und Shadow of the Colossus. Ico war ein Spiel, das mir echt richtig viel Spaß gemacht hat. Shadow of the Colossus fand ich nie wirklich geil, aber das ist irgendwie so der heilige Gral im Bereich Spiele. Ein bisschen. Wie lange liegt das zurück? PlayStation 2 Spiel. Okay. Ich weiß nicht, wann genau es rausgekommen ist. Da habe ich nur EA Sports Spiele gespielt. Ja. Also früher habe ich nur, ich habe eigentlich, bis ich die PS4, meine erste PS4 gekauft habe, nur immer so EA Sports Gedöns gespielt. Und das erste, also ich habe mir dann interessanterweise immer solche Sachen wie Call of Duty, ich sag mal, gekauft. Zu PlayStation 2 Zeiten war das ja noch anders. Muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, da gab es überhaupt niemanden, der sich jemals ein Spiel gekauft hat. Einer. Und davon wurde es dann immer wieder kopiert. Ja. Habt ihr aber nie gespielt. Und so richtig begeistert von dem Spiel war ich dann, wenn ich es genau nehme, war das auf der Xbox 360, glaube Mafia 2. Das war wirklich dann das erste Spiel, das mich umgehauen hat. Ich hätte auch gern mal Red Dead Redemption gespielt. Ja. Aber da war ich noch nicht so richtig gehuckt. Ich hoffe ja jetzt, dass es irgendwie auf PlayStation 4 so ein Remake geben wird, dass man das irgendwie spielen kann. Darauf habe ich auch nochmal Bock. Aber zurückzukommen auf diese Story-Spiele, sage ich jetzt mal, da habe ich wirklich ewig gebraucht, bis ich da reingefunden habe. Und deswegen fehlt mir da viel, was früher auch so Meilensteine waren für die Gaming-Welt. Vielleicht kann ich deshalb sowas wie Last Guardian nicht verstehen, weil da wird wahrscheinlich nicht nur das Spiel an sich verkauft, sondern auch Erinnerungen und so ein Stück weit Gefühle von damals. Absolut. Ja, ja. Dann kann ich es wiederum verstehen, dass es für manche Leute wichtig ist, so ein Spiel zu besitzen und dass die sich drauf freuen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass alle enttäuscht sein werden. Das wird zwangsläufig so passieren, ja. Das wird wahrscheinlich die größte Enttäuschung des Jahres werden. Wahrscheinlich sogar des Jahrzehnts. Das wird alles torpedieren. Es kann nur schief gehen, weißt du? Da sind jetzt einfach seit 10 Jahren, nein, es sind keine 10 Jahre, aber da sind seit so vielen Jahren sind da jetzt die Erwartungen dran geschraubt worden. Und es hieß immer wieder, ja, jetzt kommt dieses Spiel raus und es wird so geil. Und dieser süße Baby, was auch immer das für ein Scheißtier ist. Dieses Tier, oh, das sieht so toll aus, ich habe mich jetzt schon verliebt, ich möchte es heiraten. Und dann, keine Ahnung. Irgendwie die Fans erwarten jetzt schon so unglaublich viel von diesem Spiel. Das kann in keiner Welt dem Druck gerecht werden. Ja, das vermute ich halt auch, dass, ja, also jetzt auch wieder, da hängt ein Stück weit der Vergleich, aber für mich persönlich war es so, als das erste WWE 2K erschienen ist, also als die von THQ zu 2K gewechselt sind, obwohl ich weiß, dass die Entwickler komplett mitgewechselt sind, richtig? Mhm. Ja. Dennoch habe ich so gehofft, okay, es steht 2K drauf. Und das verspricht ja eine gewisse Qualität, sage ich jetzt mal, gerade bei Sportspielen. Ja. Und ich hab so viele Erwartungen in diesen ersten Release gesteckt. Also das ist für mich auch eine kleine Welt zusammengebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich prinzipiell diese Spiele hervorragend finden würde, wenn sie einfach auch grafisch ein Stück weit ansprechender wären und auch, wie nennt man denn das, technisch, noch einen Schritt nach vorne machen könnten. Ich finde UFC 2, gelingt das? Hast du das schon mal gespielt, UFC 2? Super geiles Spiel. Ja, ich finde, das ist genau das, was WWE 2K irgendwas halt fehlt. Dass du das Gefühl hast, dass du das lernen kannst, so, also dass du wirklich gut darin werden kannst und online gerne spielst und ja, also das fehlt diesem Spiel einfach. Das Problem, ich glaube, das Problem, was es bei den WWE-Spielen gibt, ist, dass sie versuchen, Sportspiele zu sein und versuchen, aus WWE-Wrestling irgendwie eine Sportsimulation zu machen, wobei es viel eher eine Entertainment-Simulation sein sollte. Weißt du? Ja, es sollte mehr auf den Show-Effekt von Wrestling eingehen. Und insgesamt finde ich, sollten die mehr auf ihre Community hören. Ich habe das Gefühl, seit 10 Jahren oder ja, doch bestimmt seit 10 Jahren wünschen sich alle diesen Manager oder GM-Modus zum Beispiel zurück oder so. Aber den gibt's. Jetzt gibt's den wieder. Quasi wieder. Ja, es ist der WWE Universe Mode. Ja, Moment. Ja, das ist aber nicht vergleichbar mit dem alten GM-Modus. Ach, was konntest du denn da ändern, was du da jetzt in dem WWE Universe Modus nicht machen kannst? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es da wirklich dann auch noch auf so Zuschauerquoten oder so, wie die Leute das annehmen und so ankam. War das nicht so? Ja. Das finde ich schon mal wichtig. Und ich habe es halt auf der PlayStation 2. Ja, klar. Nee, doch, 2 war das, oder? Here Comes the Pain. Ja. Da habe ich das gespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass es, also ich hätte mich wirklich so in dieses GM-Ding reinversetzen können. Und jetzt dieser Universe-Mode ist halt so ein Zusammengeklicke mir fuscht auch immer so ein bisschen die KI dazwischen, die sagt, hier, der ist jetzt aber auf Nummer 1 hier bei den Herausforderern, deswegen latscht der jetzt einfach mal im Publikum rein. Und wenn du dann so eine Raw-Show spielst, so war es jedenfalls bei den letzten Spielen, die ich gespielt habe, kann es dir halt passieren, dass bei 3 Matches 3-mal exakt dieselbe Sequenz kommt, dass irgend so ein Arsch da an der ersten Reihe sitzt und mit der Karte wackelt. Weißt du, das so praktisch, also da dreh ich ab. Das geht okay. Einfach nicht. Ja, und die haben den jetzt ein bisschen weiter aufgeblasen, also der ist ein bisschen gepimpt, sag ich mal. Aber ja, gut, du kannst jetzt nicht die Preise der Hotdogs im Stadion verstellen. Aber das will ich eigentlich. Ich verstehe schon, dass das jetzt nicht die Zukunft ist. Das ist zu sehr Simulation. Aber ich möchte. Es gab ja auch mal diesen. Wie hieß denn das nochmal? Wo du so auch so Creator oder so die letzten Spiele von THQ. Die hatten so einen Modus drin. Da konntest du dann auch so Promos zusammenschnippeln und Leute da reinschicken, die dann irgendjemanden angreifen und so. Und da bin ich mal fast in so eine Fantasy-Welt reingerutscht, da habe ich mir wirklich aufgeschrieben, welche Storylines ich mache. War so 2010 oder so. Da saß ich dann da mit dem Laptop und habe immer aufgeschrieben, ja, das und das und das planen wir so und so. Und habe mir Pay-Per-Views da selber zusammen gemacht. Ohne irgendwie das via Let's Play zu verbreiten oder so. Es hat mir einfach Spaß gemacht, da rumzuspielen. Ja. Und ja, das habe ich so ein bisschen vermisst. Ich weiß, dass es das immer noch gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile ganz draußen ist. Aber das wurde immer hölzerner, hatte ich das Gefühl. Also, ach ja, es gibt so viele Sachen, die man da eigentlich wahrscheinlich besser machen könnte. Aber am einfachsten wäre es, wie du schon richtig sagst, das Spiel ein bisschen unterhaltsamer zu gestalten und einfacher spielbar zu machen, oder? Ja, gut, das stimmt. Ja. Es müsste leichter spielbar sein. Aber wo du das gerade gesagt hast, muss ich ganz kurz einen Shoutout hier lassen. Shoutout. An die WGL, beziehungsweise das Main-Eventer-Forum. Das ging früher so, jedenfalls war ich früher da Teil davon, mittlerweile nicht mehr so, weil die Zeit einfach nicht mehr da ist. Die machen genau das, also die machen quasi Fantasy-Booking mit dem Spiel. Pass mal auf. Das heißt, du hast da mit dem Wrestling-Spiel, aber tatsächlich auch mit dem UFC-MMA-Spiel komplette Stories, die aufgeschrieben worden sind, beziehungsweise aufgeschrieben werden, mittlerweile wahrscheinlich auch mit Video festgehalten werden. Da gibt's dann Shows, da gibt's Pay-Per-Views, da gibt's den ganzen Kram. Und das ist tatsächlich echt super krass, weil da so ein riesiges... Ich habe nämlich eine E-Mail gekriegt von einem, aber das war nicht WGL, sondern das hast du gerade gesagt, Main Eventer. Das war fantasy-wrestling.net. Der hat mich angeschrieben, der will mit mir mal irgendwie einen Podcast machen, weil er damals halt auch die Catch-Podcasts gehört hat, die ich so gemacht habe. Und der hat auch geschrieben, hat sich erstmal fast schon entschuldigt. Ich spreche hier, wir kommen von einem Forum, die sich eigentlich nur mit eigenen ausgedachten Wrestling-Stories beschäftigt. Und wir möchten im Podcast dann praktisch solche Stories vorstellen. Und das finde ich hochinteressant. Also Leuten dann zuzuhören, was die so für Ideen haben, das könnte wirklich unterhaltsamer sein als das eigentliche Produkt unter Umständen. Deswegen habe ich mal nachgeguckt, ob das zufällig die Jungs sind von Main Eventer. Aber ja, diese selbst ausgedachten Storylines, die kannst du ja auch diversen Let's Play-Videos auf YouTube angucken, finde ich auch immer mal wieder unterhaltsam, muss ich ehrlicherweise sagen. So. Ja, das ist tatsächlich echt ganz cool. Also Fantasy Booking kann ganz geil sein. Jetzt wollte ich mit dir eigentlich unbedingt noch über dieses Donald Trump-Thema sprechen. Jetzt weiß ich nicht, ob du noch mental da Bock drauf hast oder ob das dich jetzt zu sehr aufwirbelt. Bin immer auf Krawall gebürstet. Da jetzt geht's nämlich richtig ab. Ja, nee, ich habe das natürlich im Podcast gehört. Also nicht nur in eurem, in jedem Podcast war das natürlich ein ganz großes Thema. Donald Trump. Ja, das ist natürlich auch ein riesiges Thema, ne? Ja, absolut, gar keine Frage. Und ob das jetzt, oder dass das ein Vollhorst ist und totaler Bullshit, ich glaube, das müssen wir beide nicht nochmal anführen. Das sollte jedem klar sein, der hier zuhört und mich kennt und wahrscheinlich auch dann dich aus deinen Podcast-Produktionen. Der kann sich ja schon denken. Ja. Nur ich habe mir natürlich dazu Gedanken gemacht, was jetzt hier eigentlich das Problem ist. Ja, warum funktioniert sowas wie Trump? Warum funktioniert sowas wie die AfD? Und ihr habt das auch angesprochen und es wird auch in den Medien immer wieder angesprochen, dass man davon eben ausgeht, dass viele, sag ich mal, nicht ganz so helle Köpfe, gerade so jemanden wie Trump wählen oder auch der AfD hinterherrennen. Ja? Das ist nicht ausschließlich die Gruppe, die eher rechts wählt, aber nicht zu vernachlässigender Anteil. Ja. Da habe ich mir so gedacht, wäre dann nicht die erste Reaktion auf dieses ganze Trump-Chaos, auf AfD und so, dass man in, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, in unserem Land dafür sorgt, dass man mehr für die Bildung tut, um Leuten einfach klarzumachen, um den Leuten insgesamt klarzumachen, dass man einfach nicht nur so kurz denken darf, ja, und praktisch eine schnelle Lösung für das eigene Problem sucht, sondern dass man halt einfach auch manchmal komplexer denken muss. Also was ich hinaus will ist, man spricht davon, die bildungsferne Schicht wählt rechts und für mich klingt das so, okay, die einfachste Lösung wäre doch dafür zu sorgen, dass wir keine bildungsferne Schicht mehr haben. Mhm. Das Problem ist ja eigentlich, das ist nichts Neues. Das hatten wir gerade in Deutschland schon mal so, dass eben dass Bildung beziehungsweise die Intellektuellen, die Bildungselite, ja, die Leute außen besiegt worden sind, ja, demokratisch überrollt worden sind und dann in den Hintergrund gestellt worden sind. Ich will jetzt gar nicht irgendwelche Vergleiche ziehen, aber ich muss das ja natürlich einmal ganz kurz ansprechen. Die Nazis waren ja damals einfach ein sehr krass ein bildungsfeindliches Konstrukt. Ja, die hatten halt wenig Interesse daran, dass jemand wirklich wusste, was so abgeht, sage ich jetzt mal ganz kurz, ganz verkürzt ausgedrückt. Genau, und das soll jetzt natürlich nicht heißen, alle Leute, die rechts sind, sind total dumm, alle Leute, die links sind, sind total schlau. Das ist für mich eines der größten Probleme, dass genau das so gesagt wird. Ja genau, das ist nämlich der Quatsch, dass irgendwie blasierte, pseudo-intellektuelle Menschen sich hinstellen und mit dem Finger auf die dummen Leute, auf das Pack, auf den Pöbel zeigen und davon reden, dass eben die Leute, die haben ja selber Schuld, wenn die schreien Flüchtlinge raus, Deutschland den Deutschen, was auch immer, die können sich mal ficken, die sind wir nicht, wir sind stärker und wir sind besser. Damit schaffst du eigentlich genau das, wo sich dann irgendwie die Populisten reinsetzen und die Nische viel größer machen. Ich glaube, das ganz, ganz große Problem ist, dass eben diese pseudo-intellektuelle Elite, diese linken, in Anführungszeichen, eher linksgerichteten Menschen der Meinung sind, sie sind zu 100% richtig. Alles, was sie sagen, ist richtig. Und alles, was die anderen sagen, ist zu 100% falsch. Und das kann man ja gar nicht so machen. Das impliziert aber in dem Moment aber auch sofort, wir wollen nicht diskutieren. Wir wollen überhaupt nicht mit euch reden. Ihr seid uns viel zu dumm, weil ihr euch da hinstellt und sagt, oh, die scheiß Flüchtlinge, die nehmen mir die Arbeit weg. Oder was, die kommen hierher und vergewaltigen alle Frauen. Guckt ihr nur Silvester an. Was auch immer du für ein Beispiel nimmst, es stehen auf der anderen Seite Leute, die missbilligend gucken und sofort sagen, nein, nein, nein, nein. Ihr müsst das doch verstehen. Wenn ihr das nicht verstehen wollt, dann seid ihr halt dumm. Dann seid ihr Pöbel, dann seid ihr Pack. Und damit verwehrt man irgendwie jedem Menschen den Dialog und die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und man isoliert sich selber. mit seiner, so richtig sie auch sein mag, mit seiner richtigen Meinung. Dass in scheiß Amerika keine Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut werden sollte, ist vollkommen richtig. Welcher Idiot kommt auf die Idee, eine Mauer bauen zu wollen, um diese bösen Mexikaner, Taco-Fresser daraus zu halten? Da behaupte ich ja immer noch, dass Donald Trump das bewusst mit der Mauer so gesagt hat. Natürlich. Weil er das im Nachhinein als symbolisch verkaufen kann, aber für die Einfältigen das so eine Ansage war wie, wir bauen hier wirklich eine Mauer. Aber er meinte damit einfach nur eine Mauer, sprich wir machen die Grenzen zu oder beziehungsweise schützen die stärker. Das meinte er, glaube ich, damit. Das war eine sehr schöne Idee. Das könnte so gemeint sein, ja. Gar nicht so dumm. Aber ja, weißt du, das Problem ist einfach, dass das abgeblockt wird, dass die meisten Leute sich da hinstellen und sagen, nö, wir wollen nicht mit euch reden, weil eure Meinung ist falsch. Und damit erreichst du gar nichts, außer, dass sich die Leute dann noch weiter provoziert fühlen. Und bestätigt wenn du, fühlen. Ja, genau. Auf der einen Seite bestätigt und auf der anderen Seite irgendwie provoziert und ausgegrenzt. Weil wenn die Leute da oben, in Anführungszeichen, ja, die ganzen systemtreuen Idioten, die Merkel und den etablierten Parteien nachreden, wenn die überhaupt nicht mit uns reden wollen, dann müssen wir halt die Alternative wählen. Und das ist in dem Fall dann irgendwie Donald Trump oder was weiß ich. Einfach, ja. Und das ist ja, ich sag mal so, wenn du das jetzt mal von außen betrachtest, das Ganze, was jetzt hier in Deutschland abspielt, scheiß mal auf Donald Trump, obwohl der in vielen Beispielen eigentlich genau der Richtige ist, den man heranziehen sollte, weil er das Ganze so sehr überdreht, dass es einem eigentlich erst bewusst wird, was sag ich mal, unsere Politiker klingt immer so blöd, was so Leute von der AfD machen, die machen es halt einfach nur ein bisschen gedimmter, aber kommt aufs selbe drauf raus. Aber was ich so erschreckend finde, ist, dass du von keinem Politiker dich wirklich vertreten fühlst. Das fehlt total. Also du hast nicht mehr diese SPD-Politiker, die auch mit so einem gewissen Lokalkolorit irgendwie noch für einen Ruhrpott stehen, sprich für Arbeiterkreise und so. Ja, es ist halt was anderes, wenn einer so geschwollen daherredet und irgendwie versucht dir zu erklären, momentan sind Dinge halt wie sie sind und wir können jetzt nicht direkt auf dein Problem eingehen. Also weißt du, mir fehlt so diese Ansprache an das gemeine und einfache Volk, zu dem ich mich übrigens dazu zähle. Also ich möchte mich damit jetzt nicht absondern von normal arbeitenden Menschen, sondern ich zähle mich da genauso dazu. Und ich finde niemanden, der meine Interessen glaubhaft vertritt. Ich finde genügend Leute, die versuchen mir das irgendwie so klar zu machen, dass sie meine Interessen vertreten und das umsetzen wollen oder verbessern wollen, was mir Angst zum Beispiel macht, gerade sowas wie Altersarmut oder allgemein, wie sich das mit der Rente entwickelt, wie ist das, wenn meine Frau oder ich mich von meiner Frau mal irgendwann trennen würde, dann wäre meine Frau zum Beispiel vielleicht in der Situation, dass sie später Hartz IV empfangen müsste, nur weil sie jetzt halt eben sich mehr ums Kind kümmert als um ihre Arbeit, was ja eigentlich normal ist. So, und ich brauche, oder mir fehlt einfach dann ein Politiker oder allgemein eine Partei, die praktisch die Interessen des normalen Bürgers vertritt. Es macht auf mich immer nur den Eindruck, dass sich keiner richtig auf was festlegen möchte und bewusst Probleme anspricht, die für alle Bürger in Deutschland erstmal eher weiter weg oder uns weiter weg vorkommen. So. Und daraus entsteht aus meiner Sicht so eine Unzufriedenheit von Leuten, die extrem weit am äußeren Rand stehen, die jetzt schon Probleme haben, über die Runden zu kommen und die genau wissen, in 20, 30 Jahren sind wir im Arsch, wir haben keine Kohle, wir können nicht vorsorgen, das ist ja auch immer das dumme Gelaber, sorgt vor fürs Alter. Ja, du Arsch, hier gibt's Leute, die verdienen unter 1.000 Euro. Was sollen die vorsorgen? Die können sich ein paar Zudecken kaufen, wenn sie Glück haben. Dann können sie dann nämlich auf der Straße mit den Decken pennen. So ein Penner, der fünfstellig verdient, natürlich kann der vorsorgen, aber der braucht es halt auch nicht, weil der kriegt auch noch eine Betriebsrente und ein Zäpfchen in den Hintern. Das ist halt einfach, du kannst nicht zu den Leuten immer einfach nur so einfache Antworten geben und die sind nicht in der Lage, Ja, ich glaube, das stimmt, was du sagst, aber das Problem dabei ist ja, das gibt's ja eigentlich nicht mehr. Das, was die SPD früher gewesen ist oder sein wollte, was eher die KPD war, ne, bevor das Ganze dann irgendwie ein wenig in die Brüche gegangen ist, das ist ja eine Partei für eine ganz spezielle Klasse. Ja, für die Arbeiterklasse kann man genau, sagen. Genau, und das gibt's ja eigentlich nicht mehr in dem Sinne. Du setzt dich nicht mehr mit deinen, ja genau, du setzt dich nicht mehr mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Kollegen zusammen und machst mit denen irgendwie alles gemeinsam, weil ihr einfach der gleiche Schlag Mensch seid, weil ihr irgendwie die gleichen Interessen habt, beziehungsweise weil ihr euch nur das Gleiche leisten könnt, sondern du suchst und findest über das Internet Gleichgesinnte, Gleichinteressierte, die sich vielleicht für ganz, ganz andere Dinge interessieren als für das, was du bei der Arbeit besprichst oder was du bei der Arbeit machen musst. Und da fehlt dir ja schon alleine dieser Bezug und dieses Konstrukt der Klasse. Das trifft ja gar nicht mehr zu. Deshalb ist es ja auch total schwer für eine Partei, Identitäten festzustellen, auf die sie sich fokussieren kann. Für wen ist denn die CDU überhaupt noch da? Für wen ist die SPD noch da? Es gibt ja den Arbeiter in Anführungszeichen gar nicht mehr so wirklich. Es gibt ja nicht den Mittelstand so als Begriff. Oder da steht ja niemand so richtig hinter. Wenn du was machen willst, sei es Wrestling, sei es MMA, dann gehst du ins Internet und dann suchst du. Suchst du deine Bubble, ja. Genau, und genau, dann hast du da dein eigenes Ding. Und wir sind ja viel eher Individuen geworden, als wir es früher gewesen sind. Wir sind ja alle sehr viel individueller. Und natürlich kannst du dich nicht richtig mit einem Steinmeier oder was mit einer Merkel identifizieren, weil die versuchen für diese nicht vorhandene Mitte der Gesellschaft Politik zu machen. Und wenn sie auch versuchen, für alle das Richtige zu machen, ja, und wenn das in dem Politikverständnis das Richtige ist für das Gesamtvolk oder für das Wohl aller, ja, dann fühlen sich alle Individuen irgendwie ein bisschen angekackt und dann fühlen sich alle auf die Füße getreten. Das sind dann sowohl diese Leute, die sagen, oh, die ganzen Dummen wählen nur die AfD und wollen die Flüchtlinge nicht sehen. Und dann sind das auch die von der Politik als dumm, als Pack bezeichnet worden sind. Das sind dann die Leute, die fühlen sich auf die Füße getreten, weil die Leute, die wir gewählt haben vor 4 Jahren, die machen jetzt Politik gegen uns, weil es die Politik für die gesamte Masse ist. Und dann bist du natürlich im Internet. Und im Internet haben wir echt eine ganz komische Kultur, was den Diskurs und die Kommunikation angeht. Wer setzt sich denn zusammen und macht hier irgendwie 2 Stunden, 20 Minuten Podcast über Dinge, die uns interessieren? So, das macht ja kein Schwein. Die Leute sitzen dann eher da und treffen sich irgendwie auf den Facebook-Kommentaren und schreiben, oh, da ist jetzt schon wieder so einer. Kacke, wie ist der denn durchs Wasser geschwommen? Wer mal sein Kind am besten ertrunken? Ja, ja. Ich lese ja aus unterschiedlichsten Gründen gerne Facebook-Kommentare, weil das eigentlich oft das widerspiegelt, dass keiner eigentlich nach außen sagen möchte. Obwohl die nicht verstehen, dass sie da meistens im Klarnamen auch noch posten, sagen sie bei Facebook-Kommentare oft das, was sie sich dann draußen nicht sagen trauen würden. Aber was ich noch mit dieser Einkategorisierung sagen wollte, du hast ja gemeint, es gibt nicht mehr so diese klassische Arbeiterklasse, das ist richtig, aber gerade bei der SPD, wo im Namen sozialdemokratisch steht, das ist, glaube ich, schon noch eine Klasse, die es so gibt, Sozialdemokraten. Aber ich glaube, dass sich viele, da sind wir wieder bei dem Thema Mitte, die jetzt zum Beispiel sich da in diese Kategorie packen sollten, sage ich jetzt mal, da nicht dazuzählen. Ja, das ist wie bei der Mitte. Die eigentlich zur Mitte gehören, denken, sie wären die Oberschichten, die denken, sie seien in der Mitte, sind dann eigentlich, sagen wir eher die, ich mag das Wort Unterschicht nicht, eher die schlechter Verdienenden. Ja, bildungsfern klingt auch immer so doof. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass sich keiner da so richtig reinpressen möchte. Und du hast dann natürlich auch nach außen niemanden, der dieses Sozialdemokratische, diese SPD eben auch verkörpert. Also keiner kommt mir darüber wie ein Sozialdemokrat so richtig. Oder wenige Leute, sagen wir mal so. Vor allem nicht die von der Parteiführung wirken auf mich wie Sozialdemokraten. Und das Problem ist, dass du damit ein Stück weit Identität den Leuten auch nimmst, glaube ich. Und das brauchen die vielleicht dann auch, so ein Leitfaden. Ja, es hilft halt einfach, wenn du merkst, hier ist jemand da, der deine Ängste und Sorgen versteht und versucht daran, was zu ändern. Ob sie es können, ist das eine. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn sie merken, hier verstehen mich Leute und sie versuchen, was zu ändern. Und ich glaube, das sorgt dann für den Zulauf bei der AfD. Die tun halt so, als würden sie alles verstehen. Ja? Sie würden die Probleme genau erkennen. Dabei hängen sie sich halt immer nur gerade an das Thema des Aktuellen. Die AfD ist ja nicht mit der Prämisse gestartet, gegen Ausländer zu sein, sondern es ging eigentlich erstmal darum, dass Euro scheiße ist für Deutschland. Oh, und ja, also das ist alles eine Entwicklung, die macht mir schon Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wäre auch schlimm, glaube ich, wenn das einem keine Sorgen bereiten würde. Dieser Rechtsruck. Meinst du, das wurde komplett vergessen alles so? Meinst du, die Leute denken bei den aktuellen Entwicklungen, ja gut, das kann man aber mit damals nicht vergleichen? Ich glaube, damals war es ja genau das Gleiche. Keiner hätte gedacht, dass da so ein Hitler vorbeikommen kann, bis er dann vorbeigekommen ist. Und hat sich demokratisch wählen lassen und danach die Demokratie abgeschafft. ich glaube, das Problem ist, dass wir nicht miteinander reden. Dass sich auf der einen Seite des Zauns irgendwie Leute hinstellen und sagen, wir wollen nicht mehr so, wie es jetzt ist mit der Politik. Wir wollen nicht so weiterleben, weil wir nicht so weiterleben können auf lange Sicht. Und dass auf der anderen Seite des Zauns irgendwie Leute stehen, die sagen, oh, ihr Dummen. Ja, genau, das ist für mich das größte Problem, dass die anderen so abgetan werden, als dass sie verstünden nicht, was hier in der Welt abgeht und seien einfach zu blöde zu erkennen, was hier gerade los ist. Und eure Probleme, die ihr artikuliert, sind eigentlich die falschen, weil ihr einfach zu blöde seid, das große Ganze zu sehen. Und deswegen guckt ihr die Wahl in Amerika an. Das ist fast schon ein Protest gewesen auf die Reaktion, ja, Trump wird's eh nicht. Das war ja, so im Endeffekt zwei Fuck-You-Finger, die sagen, wir werden mal sehen, ob Trump nicht unser Präsident wird. Weißt du, auf der anderen Seite wurden keine Argumente gegen Donald Trump und seine Politik gebracht, sondern auf der anderen Seite hieß es dann nur, wie kannst du sowas sagen? Grab her by the pussy. Ja. Warum kannst du das nicht sagen? Warum solltest du das nicht sagen? Keine Ahnung, da redet keiner drüber. Haha, er hat das nur gesagt. Wie kann man den nur wählen? Und es fehlt der Dialog. Wir reden nicht mehr miteinander. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, das wir aktuell haben und was wir auch noch weiterhin haben werden, wenn wir nicht schnellstens irgendwas daran ändern, wenn wir nicht in den Dialog treten. Mit wem würdest du in den Dialog treten? Mit den Leuten, die jetzt vor Bussen stehen und Leute beschimpfen, die gerade aus Syrien kommen? Braucht man nicht drüber reden, wie es da abgeht. Oder eher mit den Leuten, die aktuell noch die Klappe halten und eher, ich sag mal jetzt so bei einer Familienfeier sagen, ja gut, aber so kann es auch nicht weitergehen. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass die jetzt auf der Straße stehen, dass wir die schon verloren haben. Dass man dann nicht mehr in Dialog treten kann mit diesen Leuten. Die sind nicht mehr empfänglich für irgendwelche Argumente. Für die gibt's immer nur eine These, die heißt Ausländer raus. Und sie verpacken das jedes Mal in andere Worthülsen letzten Endes. Nee, ich glaube nicht, dass das so ist. Okay. Ich glaube nicht, dass wir alle Leute abschreiben können, die irgendwie auf die Straße gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir super radikale Menschen abschreiben können oder sollten. Es gibt genug Beispiele dafür, dass extrem rechtspolitisch aktive Menschen irgendwie da den Ausstieg gefunden haben. Du musst dir angucken, in welchen Verhältnissen leben die Menschen und mit wem leben die Menschen zusammen, mit wem unterhalten sich die Menschen. Ich sag nicht, änder die ganzen Verhältnisse, aber es ist klar, dass wenn du dich den ganzen Tag irgendwie mit Leuten unterhältst, die dir genau in deine, seien's Verschwörungstheorien, seien's irgendwie deine komischen rassistischen Ideen oder sei es was weiß ich, sei es deine Wrestling-Welt oder deine Mixed Martial Arts-Welt, deine Videospiel-Welt, wenn sie dir den ganzen Tag reinreden, dann bist du da voll drin. Das ist klar, für mich sind Videospielnachrichten ein großes Thema. Ja. Für dich viel weniger als für mich. Für dich sind Mixed Martial Arts Nachrichten ein riesiges Thema. Für mich viel weniger als für dich. Und genauso läuft es natürlich auch auf der politischen Ebene. Für die einen sind dann irgendwie diese Meldungen darüber, dass schon wieder ein Flüchtlingsboot angekommen ist, ein riesiges Thema. Und für die anderen ist es ein riesiges Thema, dass sich da 20 Leute vor den Bus gestellt haben und skandiert haben, Ausländer raus. Aber die Reaktion sollte nicht sein, oh, diese Dummen, sondern die Reaktion sollte sein, lass uns mal dahin fahren und richtig kräftig mit den Leuten reden. Nicht den Leuten auf die Fresse hauen, nicht die Leute irgendwie auslachen, mit dem Finger zeigen, sondern lass uns mal irgendwie in den Dialog treten. Was ist denn hier überhaupt das Problem? Warum willst du nicht, dass die Leute hierher kommen? Was ist dein Problem mit der Mutter, die da ihr Kind auf dem Arm hat und weint, weil sie gerührt ist, dass sie hier irgendwie in einem Land ist, in dem nicht gerade neben ihr eine Mine hochgegangen ist oder was weiß ich was? Aber du kennst ja die Antwort. Die Antwort ist immer, ja, weil wir oder bei uns ist das und das nicht so. Also im Endeffekt, die nehmen uns ja was weg, ist letzten Endes die Antwort, was ja Quatsch ist. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie ist, aber fast jeder hat irgendjemanden in der Familie, der dann bei den diversen Familienfeiern, die jetzt auch wieder anstehen, dann ja irgendwie eben auf dieses Thema zu sprechen kommt und dann auch relativ klar macht, dass ja, einfach hinstellen und sagen, wir schaffen das und so geht das nicht und so. Weiß nicht, ob das bei dir in der Familie auch der Fall ist, dass es so Leute gibt. Bei mir ist es so. Und wenn du mit den Leuten dann darüber sprechen möchtest und ich sag dann meistens so, ja, warum interessiert's dich, ob der hierher kommt? Der nimmt dir ja nichts weg. Ja, wir sind ja alle aber dann später von Altersarmut betroffen und ja, die Frauen, die haben dann später keine Rente. Und ich sage, ja, aber die hätten sie so oder so nicht. Ob jetzt der Flüchtling hierher kommt oder nicht, es macht überhaupt nichts aus. Ja, und Leute müssen im Mülleimer nach Pfandflaschen suchen, weil der Staat nicht bereit ist, denen mehr Geld zu geben, dass die über die Runden kommen. Da sage ich, ja, das würden sie so oder so machen. Es hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun, aber du erreichst die mit diesem Argument nie. Und ich glaube, du wirst die mit gar keinem Argument erreichen, weil sie immer wieder, jedes Mal, wenn du das eine Ding sozusagen entkräftigst und sagst, die Frau, die jetzt Pfandflaschen im Mülleimer suchen muss, müsste das auch wenn keine Flüchtlinge kommen, weil es ist ja nicht so, dass man was bei Hartz IV abzieht den Leuten, oder den Flüchtlingen irgendwas gibt, was man Hartz-IV-Empfängern geben würde, sondern das gibt's oder so nicht, dass sie dann immer wieder ein neues Argument sich überlegen, das aber aufs gleiche Thema zu sprechen kommt, nämlich eben ich möchte nicht, dass die was kriegen von uns. Also ich möchte nicht teilen. Unseren Reichtum möchte ich nicht teilen. Ja. Das ist ja das, was die immer wieder sagen. Wie redest du mit den Menschen denn? Ich meine, dass du kannst die Leute nicht irgendwie von einer fest überzeugten Meinung abbringen. Du kannst die Leute nicht unbedingt von etwas überzeugen, womit sie sich jeden Tag umgeben, wenn du einmal im Jahr mit ihnen redest. Aber es ist an dir und es ist an mir, es ist an uns allen irgendwie zu versuchen, da in die richtige Richtung zu steuern und einfach mit den Menschen, denen wir begegnen, die vielleicht der Ansicht sind, dass wir eine Mauer um Europa bauen sollten oder was weiß ich was, ja, dass du denen erzählst, warum das nicht der richtige Weg ist oder dass du denen einfach immer wieder und immer wieder ins Gewissen redest, das, was du gerade sagst, das stimmt nicht. Überleg dir doch mal, wie das anders wäre oder weißt du, dass du, deine Verantwortung ist es, die Werte, an die du glaubst, zu verteidigen. Aber es ist schwer. Ja, natürlich ist es schwer. Weil die, aber das. Wie viel Prozent, ich glaube 80% der deutschen Bürger beziehen ihre Nachrichten mittlerweile aus Facebook? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ey, irgendwas habe ich da jetzt letzte Woche gelesen. Das muss man sich einmal vorstellen. Auf Facebook kann jeder posten. Und mittlerweile mit diesem, wie heißt denn das, dieses News-Gedöns da, dass praktisch Facebook deinen Artikel in Facebook integriert und alles sieht halt aus, als wäre es Facebook. Gibt's ja, Instant Articles. Genau. Kannst du noch nicht mal unterscheiden, welcher Artikel jetzt seriös ist, richtig recherchiert ist und ja einfach auf Fakten beruht und welcher Artikel einfach nur ausgedacht ist. Und so muss man es im Endeffekt sagen. Also es ist einfach nur Propaganda, was dann manchmal gepostet wird. Aber du selber kannst es gar nicht mehr unterscheiden. Für dich sieht das immer aus wie ein richtig geschriebener Artikel, der ordentlich gepostet wurde und jetzt auf Facebook erscheint. Und wenn 80% der Deutschen Facebook als ihre Newsquelle angeben, ich weiß nicht, ob es 80% war, aber ich muss ja nochmal nachgucken. Das kommt mir extrem hoch vor, diese Zahl. Ich glaube, es sind weniger als 80%. Ja, es ist wär absurd. Ich muss nachher nochmal nachgucken. Das will ich jetzt nämlich selber nochmal wissen. Ja, es sind auf jeden Fall viele gewesen, sonst wäre es mir ja nicht so aufgefallen. Das ist erschreckend. Also, ja, klar. Es ist halt klar, schwer, mit den Leuten dann zu sprechen. Und die meinst du nicht, dass die im Zweifel eher dann den Quatsch glauben, der da gepostet wird, weil er eben gepostet wurde und seriös aussieht, als dir oder mir? Vielleicht, ja, vielleicht. Aber wenn du es nicht versuchst, dann kannst du auch nicht irgendwie vom Gegenteil überzeugt werden. Das stimmt, weißt du? wenn wir aufhören zu versuchen, dann sind wir schon gescheitert. Oder wie ging das Sprichwort? Ja, genau. Dann bist du selber genauso daran schuld, was danach kommt. Was glaubst du, wie sich das entwickeln wird? Ich glaube, manchmal muss man auf die Fresse fallen. Ich glaube, Donald Trump ist nicht das Schlechteste, was Amerika bzw. den Demokraten in Amerika passieren konnte. Wäre Hillary Clinton zur Präsidentin geworden, dann hätte sie nichts bewegen können, weil der Senat einfach aus, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, aber aus einer Mehrheit an Republikanern besteht und die hätten jede Entscheidung, die sie hätte treffen können, torpediert. Ja. Und nach zwei Amtszeiten Barack Obama ist es einfach Zeit, auch dass sich das Ganze erholt und in Anführungszeichen neu eingliedern kann. Am Ende des Tages ist es Demokratie. Und zu Demokratie gehört halt auch, dass man mal einsteckt und dass nicht immer der eigene Kandidat irgendwie am obersten Podium steht. Klar, Donald Trump darf nicht normalisiert werden, alleine wegen der Aussagen, die er trifft. Donald Trump ist nicht magisch über Nacht zum würdigen Präsidenten geworden. Er ist immer noch irgendwie ein menschlicher Haufen. Und Donald Trump war übrigens, das muss man auch immer berücksichtigen, eigentlich mal Demokrat. Das wissen ja auch viele nicht. Also der hat früher die Demokraten unterstützt, Donald Trump. Was ja auch nochmal interessant ist, so in diesem ganzen, also um was geht's ihm eigentlich? Muss man ja auch mit vielleicht berücksichtigen, wenn man, wie du schon richtig sagst, man sollte das Ganze jetzt nicht irgendwie schönreden, aber vielleicht sind seine Beweggründe, die uns absurd erscheinen, insgesamt aber gar nicht schlecht für sozusagen als Augenöffner, wie absurd dieses ganze politische System ist eigentlich. Ja, weißt du, am Ende des Tages ist er auch nur der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Klar, da bin ich eben gespannt. Genau diese Aussage hörst du ja immer wieder, dass die eigentlich auch nicht mehr oder weniger beeinflussen können, egal wer da jetzt sitzt. Aber ich traue Trump zu, sich eher mal über so einen Konsens hinwegzusetzen und sag mal so richtig aufzudrehen. Und ich bin gespannt, ob ein Präsident der Vereinigten Staaten das wirklich kann. Er hat schon enorm viele Möglichkeiten, da irgendwie Ärger zu machen. Aber ich glaube nicht, dass er das will. Ich glaube nicht, dass er irgendwie eine Atombombe in Richtung Russland losschicken möchte. Ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt anfängt. Weißt du, dass er aber jetzt du kennst anfängt. Du kennst doch die Aussage, die Politiker, die können eh nichts machen oder die machen eh nichts. Die werden alle von der Wirtschaft gelenkt und das hört man ja auch oft als Argument so gegen Politverdrossenheit. Jetzt würden wir ja sehen, sollte Donald Trump eben sich anders verhalten, dass es nicht so, also oder man könnte als Gegenargument gegen diese ganze Trump-Paranoia jetzt sagen, ja gut, aber warum soll es jetzt mit ihm anders sein? Ja, also ist dir bestimmt auch schon mal vorgekommen, dass da irgendjemand sagt, ja, die Politiker, die machen eh nichts mehr, die werden eh nur noch gepudert von irgendwelchen Lobbyisten und entscheiden letzten Endes so, wie es für ihren Geldbeutel am meisten Sinn macht. Wenn das so wäre, würde bedeuten, dass Donald Trump genauso wenig Schlimmes, sage ich jetzt mal, wie Barack Obama für die USA, weil er auch sich nur den Mächtigen und Reichen in den Dienst stellen würde. Ja. Weiß ich halt nicht, ob das überhaupt stimmt, diese Aussage. Das ist halt, nein. Also du meinst, dass er schon diese Macht, was ist es dann bei ihm? Ist es Machtbesessenheit oder ist es was? Weiß ich nicht, da gibt es ja sehr viele Theorien drüber und da gab es auch sehr viele Reporte, ne, nachdem er die Präsidentschaft gewonnen hat, dass er die Präsidentschaft eigentlich nur angestrebt hat, weil Barack Obama damals beim Presseball war's, über ihn gewitzelt hat und Scherze über ihn gemacht hat. Das war sein einziger Ansporn, Präsident zu werden. Ich weiß es nicht. Das weiß am Ende des Tages nur er, was ihn dazu bewegt hat, zum Präsidenten gewählt sich aufstellen zu lassen. Ja. Genau, sich aufstellen zu lassen. Aber ich glaube, der ist da so reingestolpert. Ich glaube, der war das ja erst als Spaß so ein bisschen angesehen und war selber überrascht davon, wie das Ding durch die Decke gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er gewählt wird. Ja, es hat ja im Endeffekt bis zur letzten Minute keiner. Also, das ist ja auch nochmal so absurd gewesen. Diese ganzen Hochrechnungen, auch diese Befragungen direkt nach dem Wählen, also diese, ja, wie nennen sie das in den USA? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Das, ja, ist auch egal. Aber es deutete ja immer alles auf Hillary hin, nur eben, wenn du so mit, oder wenn du gerade amerikanische Podcasts gehört hast, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass manche Bock haben auf diesen radikalen Wandel und vor allem Leute, von denen ich es eigentlich nicht gedacht habe. Und das liegt, glaube ich, ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass Trump gewonnen hat, dass er gegen Hillary angetreten ist. Ich glaube, selbst wenn er gegen einen Sack Reis irgendwie in Wahlkampf hätte ziehen müssen, hätte der Sack Reis größere Chancen gehabt, Präsident zu werden. Aber mit Hillary Clinton hast du halt so das ultimative Böse, was Politik verkörpern kann, vor dir stehen. Eine wenn Frau, du dir anschaust, ja? Wenn du dir anschaust, was Donald Trump so gesagt hat in seinem Wahlkampf und was Barack Obama so gesagt hat in seinem ersten Wahlkampf, dann ist das eigentlich ziemlich gleich. Beide wollten eine Veränderung, beide hatten quasi den Überbegriff Change oder mach wieder was anders, bring es zurück in die alte Bahn. Veränderung, das war bei beiden einfach das große Überthema. Und ich glaube, nachdem in zwei Wahlperioden oder in zwei Perioden ein Republikaner am Start gewesen ist, war es Zeit für eine Veränderung. In Richtung und Barack Obama als Demokrat. Genau, genau. Eben das. Und nachdem jetzt zwei Wahlperioden ein Demokrat am Start gewesen ist, ist es Zeit für eine Veränderung. Und es ist ja auch vom Typen her eine radikale Änderung. Also von einem sich sehr gut artikulieren könnenden Präsidenten, intelligenten Präsidenten, hin zu einem eher Proleten, kann man schon so sagen. Also, ja. Ja. Das ist vielleicht ist das auch wirklich dann so ein Pendel, das man da braucht in den USA, dass es immer wirklich in beide Richtungen sozusagen ausschlägt. Ich glaube, das brauchst du in jeder Demokratie. Haben wir das in Deutschland dann noch? Eigentlich nicht, oder? Klar. Also, ich meine, es ist jetzt 3 Jahre lang die Angela Merkel-Show gewesen, aber davor waren es auch 3 Jahre, 3 Perioden lang die Angela Merkel und CDU-CSU-Show gewesen. Davor war es 2-mal Gerd Schröder. Und davor war es, ich glaube, 4-mal Helmut Kohl. Es geht halt hin und her. 15 Jahre, war Helmut Kohl. 15? Ja. Aber es ist, ich finde es eigentlich, wenn ich mir jetzt so ganz spontan darüber Gedanken mache, fast dann besser, wenn du eben sowas hast wie in den USA, dass dass du nur für 2 Legislaturperioden antreten kannst. Ich glaube, das finde ich dann besser, um eben diesen Wandel dann auch immer wieder mitzunehmen. Ich denke, das ist einfach nur gesund. Also nicht, dass es ist jetzt wahrscheinlich es ist einfach kein guter Kandidat und es läuft definitiv echt verkehrt in Amerika. Das, was du am Anfang gesagt hast, das stimmt. Man sollte wissen, dass wir beide echt nicht dafür sind und dass wir beide da eigentlich ein ziemliches Problem mit haben. Ja. Vor allem damit, was er gesagt hat, so in dem Wahlkampf. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, auch um andere Meinungen zu fördern, um die Meinungsvielfalt zu fördern, dass es einen Machtwechsel gibt in einer Demokratie beziehungsweise in einer pluralistischen Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir uns auch versuchen, auf die Meinung des anderen einzulassen. Und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, wo ich sage, wir müssen mehr miteinander reden. Und damit wir einfach vermeiden, dass es in irgendwelche extreme Richtungen geht. Es kann genauso gut irgendwie in die andere extreme Richtung gehen, wo, weißt du, wo dann irgendwie links und rechts wieder gegeneinander stehen. Und das ist nicht gut. Wenn wir miteinander reden, dann müssen wir einen Konsens finden. Und der Konsens ist dann wahrscheinlich die beste Wahl. Und was ich, glaube ich, auch so ein bisschen einfordern würde, ist, dass du die dir gegebenen Mittel heutzutage einfach besser ausnutzt. Auf was ich hinaus will, ist, es gab ja auch von Trump diese Rede, als er behauptet hat, alle Mexikaner seien Kriminelle und würden die Frauen vergewaltigen. Mhm. Und das ist ja was man ganz oft gehört hat und was extrem rassistisches, was er in dem Moment gesagt hat und eigentlich undenkbar, dass so jemand Präsident werden kann, der sowas sagt. Wenn man sich aber mal die Mühe macht und die komplette Rede sich anhört, finde ich, ist diese Aussage im Nachhinein völlig aus dem Kontext gebracht worden, weil er sagt ja, so verstehe ich das jedenfalls, dass er der Meinung ist, dass die mexikanische Regierung ihre Vergewaltiger und Kriminelle an die Grenzen fährt und denen praktisch mehr oder weniger so eine Art Starthilfe gibt, da über die Grenzen illegal rüberzukommen. Mhm. Und wenn man das mit einfließen lässt, hört sich das schon wieder anders an, was er danach gesagt hat, mit, dass die Mexikaner, die hier sind, Vergewaltiger sind und Kriminelle. Ja. Also, aber das ist halt wichtig, nur die Aussage an sich zu stellen, oder zu schreiben, ja, er behauptet, alle Mexikaner sind Vergewaltiger und Kriminelle, klingt erstmal wahnsinnig schlimm. Die wird jetzt nicht viel besser dadurch, dass es ihm eigentlich darum ging, und das ist ja auch, ist ja wirklich so, dass die mexikanischen Behörden teilweise das schon gemacht haben, dass sie irgendwelche Schwerkriminellen da versucht haben abzuschieben, sage ich jetzt mal, nicht nur nach in die USA, sondern auch in andere Nachbarstaaten. Da gab es ja auch mal so eine Doku, wo sie das mal so ein bisschen verdeutlicht haben, dessen Namen mir jetzt mittlerweile entfallen ist. Aber auf was ich hinaus will, ist einfach, dass man vielleicht mittlerweile auch ein bisschen das hinterfragt, was man so mitbekommt, sag ich mal, in den Medien. Denn ich habe gerade bei den amerikanischen Medien schon das Gefühl gehabt, dass man versucht, eine gewisse politische Meinung zu vorzugeben. Ja, also man hat sich schon sehr auf die Seite diverser Kandidaten geschlagen. Ich meine damit nicht, dass jetzt plötzlich Fox anfängt, Hillary zu unterstützen, aber Fox als Sprachrohr der Republikaner hat sich zu Beginn nicht auf Trumps Seite gestellt, sondern hat eher versucht, ja diesen Eierkopf da zu featuren. Sag jetzt mal, wie ist denn der nochmal, der völlig Geisteskranke, der immer die... Sanders. Nee, nicht Sanders. Der von den Republikanern, der das eine Kind da küssen wollte, das Zwölfjährige, das hat sich so... Wie hieß denn der nochmal? Was? Ja, da gibt's so ein ganz gruseliges Video. Wenn mir der Name einfällt, dann kann ich dir den Link schicken. Wie hieß denn der? Warte mal, jetzt muss ich gucken. Ja, so viel Zeit muss sein. So... USA. Man sieht Ted Cruz. Ted Cruz, genau. Hast du das Video nicht gesehen, wo er das 12-jährige Mädchen küssen will? Nein. Warte mal, Ted Cruz. Das gebe ich mal hier ein ins Internet. Da kommt das ja sofort raus. Ah, jetzt hier, siehst du? Rucki zucki habe ich das auf YouTube. Das ist so gruselig. Das Video könnte ich dir mal sagen. Warte, wo ist er denn? Hier. Oh wow. Hast du schon gesehen? Ted Cruz kissing his... Ah, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich sag, das ist aber nicht his daughter. Yeah, they're going with me. Ja, ja, wo sie sagt so, aua, aua und so. Ist es das Video, was du guckst? Ja, ja. Es ist schon sehr creepy, oder? Und ja. Diesen Typen, wurde halt zunächst unterstützt von Fox. Und als sie gemerkt haben, ah, okay, das geht nicht so gut aus für uns, haben sie sich auf die Trump-Seite geschlagen. Und ich glaube, dass da jeder Bürger auch so ein bisschen gefordert ist, selber nochmal nachzugucken. Stimmt das, was da gesagt wird über diverse Leute? Ja. Sind diese Aussagen richtig? Ist hier was aus dem Kontext gerissen? Kommt da noch eigentlich irgendwie eine Nachfrage dazu, die was Gesagtes ins richtige Licht rückt? Ja, Angela Merkel hat ja auch nicht einfach nur gesagt, wir schaffen das. Die ist ja nicht vor die Presse gedreht und hat gesagt, wir schaffen das. Sondern da gehörte ja eine ganze Rede mit dazu. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das wieder lernt, dass man nicht sich immer nur so auf eine Aussage festbeißen muss und sich nicht das für sich passende raussuchen sollte aus irgendwelchen Reden und Thesen und auch Gebrüll, ja, sondern dass man mal dahinter gucken sollte, um was geht es eigentlich, denn manche Dinge, die da, um wieder zurückzukommen nach Deutschland, von AfD-Jüngern thematisiert werden, sind definitiv Themen, die wir in der Politik brauchen als Diskussionspunkte. Thema Altersarmut. Dieses Thema wurde völlig vernachlässigt. Jetzt merken die etablierten Parteien, dass das eine relevante Menge interessiert, das Thema, und plötzlich kommt da ein bisschen Fahrt rein in die Geschichte. Ja. Ja, damit möchte ich nicht Pegida und so einen Scheiß irgendwie loben. Aber Fakt ist eins, erst seitdem die in Dresden auf die Straßen gegangen sind und dieses Thema mit, ja, die Rentner, die nichts mehr zum Fressen haben und so, erst seitdem die das durch die Gegend posaunt haben, kam das sozusagen auf die politische Agenda. Und das ist so schwierig, dann praktisch für sich zu sagen, okay, da haben sie vielleicht mal recht und da nicht, aber dennoch, ich finde, dass was du sagst, dass man sich halt gegenseitig zuhören sollte und vielleicht auf beiden Seiten guckt, wo man sich treffen kann, und es wird nicht nur Scheiße gelabert, meine ich damit, und dann halt einfach versucht, mit unseren heutigen Mitteln das Positive, ja, das Positive herauszufinden und dann zusammen dazu zu irgendwie hinzukommen. Also jetzt fehlt mir gerade, jetzt habe ich gerade einen Wurm im Kopf, merke ich hier. Irgendwie Mettwurst im Kopf gerade. Ja, weil das so viele Sachen sind, die man zu diesem Thema immer sagen möchte. Und mit jedem gesagten Satz fällt einem fast was Neues ein, was man unbedingt mal sagen will. Ja. Und andererseits wirkt man, oder ich habe immer das Gefühl, dass man schon ein Stück weit hilflos ist dem Ganzen gegenüber. Dieser ganzen Entwicklung. Und das macht einem dann Angst. Also mir jedenfalls. Mhm. Weißt du, weil ich weiß halt nicht, in welche Richtung entwickelt sich das alles. Man weiß ja keiner. Aber ja. Wie du halt sagst, es ist jetzt nicht so, dass wenn man in die Geschichte oder die Geschichte sich so anguckt, dass es nicht mal eine ähnliche Situation gab. Sondern wir haben das eigentlich 1:1 so erlebt vor 70 Jahren. Und das ist äußerst bedenklich. Vielleicht noch nicht in Deutschland so die Entwicklung, aber das steuert auch darauf hin. Aber so unsere Nachbarländer, Holland, ja, und Frankreich und so, es ist schon sehr vergleichbar mit der Situation in den 30er Jahren und vor allen Dingen auch in den 20er Jahren. Das muss man mit dazu zählen hier in Deutschland. Ja. Ich hoffe, dass es gut läuft. Dass wir am Ende irgendwie besser rauskommen, als wir jetzt reingegangen sind. Es gibt ja diesen schönen Spruch, aus der Geschichte hat man bislang nur gelernt, dass man aus der Geschichte nichts gelernt hat. Und es wirkt fast wieder so. Das ist das, was einen so Angst macht. Aber das bisschen Hoffnung, was ich noch habe, ist, dass die Politik und die Wirtschaft so eng miteinander verbunden sind, ja, dass am Ende die Gier nach dem Geld dazu führt, dass man nicht mehr in einen großen Krieg oder so tritt. Weißt du, also dass es wirklich zur Eskalation gibt. Aber was bringt dir das, wenn hier in Deutschland irgendwelche Leute Asylantenheime anzünden? Also ja. Weißt du, für den Einzelnen ist das scheißegal dann am Ende. Ja, vor allem kann Krieg sehr profitabel sein. Ja, gut, klar, die USA lebt seit Jahrzehnten davon, da hast du schon recht. Und Deutschland auch. Deutschland vor allen Dingen, das ist auch was, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Wäre die Lösung aller Probleme nicht ein generelles Verbot von Waffenimporten? Wäre da nicht automatisch die großen Krisen dieser Welt beendet? Hast du schon mal vom syrischen Sturmgewehr gehört? Oder so? Nee, ja. Weißt du, wie ich meine? Wo kommt denn das ganze Gedöns her? Ja. Und in dem Moment, wo Waffenimporte oder Exporte verboten werden, wäre es dann nicht so, dass wir viele Probleme von heute auf morgen nicht mehr hätten? Ah, dann baut irgendwer anders Waffen. Aber der dürfte sie ja auch nicht exportieren. Ach so, übrigens generell. Generell. Ja. Dann machen wir das alles illegal. Ja, wahrscheinlich wäre es so, wenn es nicht so sowieso schon ist. Ja, schönes Thema, um diesen Podcast zu beenden, finde ich. Da haben wir nochmal richtig die Stimmung nach oben gerissen. Ja, oder? Ja, aber ich muss ja trotzdem sagen, ich habe praktisch schon vorgegriffen. Mir hat das wieder sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich extrem freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen könnten. Also, ja, unbedingt. So ein ausführliches Gespräch hier im Podcast Ricky, der unregelmäßig erscheint. Viel regelmäßiger erscheint Pixelburg. Erzähl nochmal, wo man das findet. Was du sonst noch so machst. Wrestling Friends hieß es, richtig? Wrestling Friends, ist genau, ja. Erzähl alles. Ja, alles. Mir kann man auf Twitter folgen. Ich bin dort vertreten unter dem Handle @con1312. Natürlich kann man da auch den anderen Projekten, wie zum Beispiel dem Wrestling Friends Podcast, unter @wf_podcast folgen. Pixelburg findet man unter @press4games und natürlich findet man Pixelburg und den dazugehörigen Podcast, beziehungsweise die drei dazugehörigen Podcasts, den Kaffee mit Con Podcast, den Audiolog und den Pixelburg Podcast, alle auf www.pixelburg.tv. Achso, und den Wrestling Friends Podcast findet man natürlich auch auf www.wrestlingfriends.de oder auf wrestling-friends.de, wie man möchte. Ich gucke hier gerade, ach hier habe ich euch, ich will nämlich jetzt hier gerade noch den Wrestling Friends Podcast folgen. Aber da ist doch der Shield da hinten bei euch bei Twitter, das sehe ich doch. Das ist der wer? The Shield, sag mal, kennst du den nicht? Guckst du kein Wrestling? The Shield? Schon mal gehört von den Jungs? Keine Ahnung. Wer macht denn bei euch den Account? Das ist der King Herre. Unterschiedlich. Gut, also folgt wirklich, also ich kann es euch nur ans Herz legen, folgt Con in jeglicher Hinsicht, alle Projekte, alle Seiten, alle sonst. Achso, und YouTube, guckt mal bei Let's Play vorbei. Mag ich ja, bin ein Let's Play-Freund. Also vielen Dank und ich wünsche noch einen angenehmen Samstagabend und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Immer wieder gerne. Bis dann.